Oh, Gehör, Gehör im Geist. Der Raum der Herrlichkeit ist vorbereitet für dich. Oh. Also das ist dein Zuhause, der Raum der Herrlichkeit im Vater. Psalm 84, Vers 4 heißt es, auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre, Herr der Heerscharen, mein König und mein Gott, glücklich sind, die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Weißt du, das ist ein Ort im Geist, ein Ort für dich vorbereitet, ein Ort, wo du dein Haupt hinlegen kannst sozusagen, wo du zur Ruhe kommen kannst, wo du zu Hause bist, wo du dir ein Nest bauen kannst. Ein Nest in der Herrlichkeit des Vaters, ein Nest in der Geborgenheit des Vaters. Also aus diesem Nest heraus, aus diesem Ort der Herrlichkeit heraus, aus diesem Ort im Haus des Vaters heraus, wird alles hier auf der Erde aktiviert, was wir brauchen. Jede Salbung, jede evangelistische Salbung, jede prophetische Salbung, jede apostolische Salbung, jede lehrmäßige Salbung, jede pastorale Salbung, jede Heilungssalbung, jede Wundersalbung, jede administrative Salbung, jede Hilfeleistungssalbung, jede Salbung für bestimmte Dienste hier auf der Erde, sie wird aktiviert an diesem Ort der Herrlichkeit. Deswegen sagt er dir heute Abend, komm in diese Dimension, komm und komm zur Ruhe im Geist, komm zur Ruhe in meinem Haus, sagt der Vater, komm zur Ruhe in meiner Gegenwart, komm zur Ruhe in meiner Herrlichkeit. Oh, geh höher, lass einfach all das Natürliche, lass einfach all diese Anstrengungen, lass all das, was da irgendwie dein Fleisch noch beschäftigen will, lass es einfach los. Und vertraue ihm, weißt du, Jesus hat gesagt, Vater, dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Diesen selben Wohnort, diesen selben Ort der Ruhe, diesen selben Ort der Sicherheit, diesen selben Ort der Bevollmächtigung, des Auftankens, der Kraftzuteilung, diesen selben Ort habe ich ihnen gegeben, diesen Ort, aus dem alles hervorkommt, aus dem die ganze Welt geschaffen worden ist. Denselben Ort habe ich, sagt Jesus, für euch bereitet. Und du hast freien Zugang in diesen Raum der Herrlichkeit des Vaters. Oh, Halleluja, Halleluja. Haben wir noch ein Lied? Halleluja. Es ist wichtig, dass wir auftanken in diesem Ort. Das wird immer wieder zu diesem Ort kommen. Weißt du, wenn wir rausgehen auf die Straße, wenn wir dienen im Alltag, wenn wir zu unserer Arbeit gehen, wenn wir unseren Kindern dienen, wenn wir einfach all die alltäglichen Dinge machen, es ist wichtig, dass wir verortet sind in diesem Ort. Es ist wichtig, dass wir da verortet sind, wo wirklich alles herkommt. Es ist wichtig, dass wir dort zu Hause sind, wo Gott zu Hause ist. Es ist wichtig, dass wir dort zu Hause sind, wo die Herrlichkeit Gottes zu Hause ist. Es ist wichtig. Halleluja. Halleluja. Also lasst uns noch mal eine Stufe höher gehen heute Abend. Ich habe es gestern Abend schon gesagt, in dieser Zeit, Gott sagt zu uns, erhebe deine Augen und sieh höher, geh höher. Da ist eine höhere Dimension für dich vorbereitet, da ist eine stärkere Dimension für dich vorbereitet. Da sind Durchbrüche für dich hervorbereitet, die jenseits von deinem natürlichen Verständnis sind, die jenseits von deinen natürlichen Fähigkeiten sind. Und diese Aktivierungen, sie sind in diesem Raum der Herrlichkeit. Also lasst uns höher gehen, lasst uns höher gehen. hinaufziehen zum Berg des Herrn. Glory. Sing es. Oh, geh hinein jetzt im Glauben. Geh mit allem, was in dir ist, da hinein. Lass alles andere hinter dir. Lass die Vorhöfe hinter dir und geh wirklich in dieses Allerheiligste, das Jesus für dich bereitet hat. Werden Impulse freigesetzt. Und ich glaube, dass einige hier sind heute Abend und du bist am Suchen, du bist am Ausschau halten nach den nächsten Schritten für dein Leben, du bist am Ausschau halten nach Inspiration, du bist am Ausschau halten nach dem Reden Gottes in deinem Leben. Wo geht's lang? Wo möchte er mich langführen? Was sind die nächsten Schritte in meinem Leben? Und ich sage dir, diese Impulse, sie kommen aus diesem höchsten Raum der Herrlichkeit hervor. Sie kommen aus dieser Dimension hervor. Sing, verbinde dich gerade jetzt mit seiner Herrlichkeit. Lass es uns noch einmal singen. Verbinde dich mit seiner Herrlichkeit. Da ist Reden Gottes für Einzelne. Da ist konkrete Wegweisung. Da sind konkrete Impulse. Da sind konkrete Inspirationen. Die fließen Ideen vielleicht für Dienste, ja, für Projekte, nächste Schritte, was auch immer es ist. Aber das sind Impulse, die fließen, aber wo Gott dir Klarheit gibt. Lass uns uns irgendwie ausstrecken. Lass uns mal alle unsere Hände heben und lass uns irgendwie ausstrecken in diesen Raum der Herrlichkeit. Halleluja. Lass uns noch einmal singen. Halleluja. Denn dein Komm es einfach nur. Er spricht im sanften, stillen Sausen zu dir. Stille Sausen des Herrn geht vorüber. Und ich sehe im Geist, dass einige hier sind heute Abend und du bist tatsächlich wie Elia. Summt einfach weiter. Du bist tatsächlich wie Elia. Und da waren Dinge in deinem Leben, da waren Umstände, da war Einschüchterung, waren einfach Dinge, die dich zurückgedrängt haben. Da waren Dinge, die dich wie in die Ecke gedrängt haben. Aber heute Abend hat Gott diesen Moment bestimmt, um dir zu begegnen. So wie er Elia begegnet ist am Horeb, als er entmutigt war, als er zurückgeschlagen war, als er bedroht war, sich bedroht gefühlt hat und bereit war, seinen Dienst aufzugeben sogar, ist Gott ihm begegnet in einem sanften, stillen Wehen. Und er hat ihn neu ermutigt. Und er hat ihn neu ermutigt. Oh, und wenn dich das betrifft und du bist tatsächlich gerade an so einem Ort, das betrifft nicht alle hier im Raum, aber manche sind hier und es ist so, dass du wie an einem solchen Ort bist, wie Elia war, wo du, wie er ist vor Isabel geflohen, er ist vor dieser Einschüchterung, hat sich zurückgezogen, hat sozusagen all das, wo er drin stand, hinter sich gelassen, aufgegeben, weil er dachte, er kommt da nicht weiter. Aber Gott ist ihm neu begegnet und wenn du einfach spürst, jawohl, ich bin an so einem Ort und ich brauche einfach neu diese Begegnung mit dem sanften, stillen Sausen, dann einfach, während wir alle das nochmal summen, einfach das weiter summen. Wenn dich das betrifft, dann komm einfach nach vorne. Komm einfach nach vorne. Gott möchte dir gerade jetzt begegnen und er möchte dich erneuern. Er möchte deinen Dienst erneuern. Er möchte deine Salbung erneuern. Er möchte deine Seele erneuern. Er möchte dich wirklich ganz neu an diesen Platz der Entschiedenheit bringen. Halleluja. Halleluja. Komm du mal nach vorne. Komm mal her. Komm mal her. Halleluja. Aber Gott spricht gerade zu dir und er sagt zu dir, meine Tochter, ich liebe dich und ich habe deine Kämpfe gesehen. Ich habe deine Nöte gesehen. Ich habe deine Ängste gesehen. Aber gerade heute habe ich diesen Moment für dich bereitet, um dir zu begegnen und um dich neu auszustatten, um dich neu zu befähigen, neu zu bevollmächtigen, um dir neue Klarheit zu geben, um dir neu zu zeigen, ich bin mit dir. Meine Liebe ist mit dir. Fürchte dich nicht, meine Tochter, ich bin mit dir, habe keine Angst, denn ich bin dein Gott, ich halte dich mit meiner rechten Hand. Halleluja. Wenn ich für dich bin, wer kann gegen dich sein? Und in dem Namen Jesus befehle ich all dem, was auf dich drauf gekommen ist, all dem, was dich versucht hat einzuschüchtern, all dem, was dich versucht hat zurückzuschlagen, jetzt in dem Namen Jesus. Diese Last geht jetzt von deiner Schulter in Jesu Namen. Oh, ich setze dich frei durch die Kraft des Namens Jesus, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Sei frei und los. Oh, in Jesu Namen, ganz neu. Oh, Gott sagt, ich stelle deine Füße auf weiten Raum. Oh, da ist weiter Raum, da ist neuer Durchfluss. Da ist neue Kraft. Oh, Jesus. Oh, Jesus, füll sie, Heiliger Geist. Oh, tu dein Werk gerade jetzt. Oh, und sie wird sich erinnern an diesen Moment, an dem du ein Turnaround geschenkt hast, Herr. Und sie wird sich darauf stellen. Und sie wird sagen, nie mehr wieder werde ich eingeschüchtert werden. Nie mehr wieder werde ich mich zurückschlagen lassen. Nie mehr wieder werde ich mich in den Rückzug treiben lassen, nie mehr wieder, sondern ich stehe, ich nehme meinen Stand ein, ich stelle meine Füße auf den weiten Raum, ich stecke meine Zeltpflöcke weit, Halleluja. Oh, oh, Großes hat der Herr vor mit mir, Großes hat der Herr vor mit mir. Und Menschenleben werden verändert werden, weil du deinen Stand eingenommen hast. Weil du als Tochter Gottes deinen Stand eingenommen hast und gesagt hast, ich weiche nicht zurück. Ich stehe und ich gehe voran, was auch immer kommt, ich gehe voran. Und die Freude am Herrn ist dabei meine Kraft, die Freude am Herrn ist dabei meine Stärke. Oh, Jesus. Und genau dann, wenn es scheinbar den geringsten Grund gibt zur Freude, dann wird die Freude in dir am stärksten übernehmen. Wow, und sie wird den Durchbruch bringen. Und sie wird dich weiterführen. Und sie wird den Durchfluss bringen. Und du wirst marschieren. Und du wirst nicht zu stoppen sein. Oh, nicht zu stoppen, meine Tochter, sagt der Herr. Nicht zu stoppen, du wirst nicht zu stoppen. Hei, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, streckt alle eure Hände aus, die ihr hier nach vorne gekommen seid. Ihr seid nicht zu stoppen. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, da ist neue Positionierung. Oh, da ist neue Klarheit. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Neue Aktivierung vom Thron des Vaters. Neue Verbindung. Heilung der Vergangenheit. Oh, Heilung der Vergangenheit. Oh, Heilung der Vergangenheit. Oh, neu. Oh, siehe, ich mache alles neu. Oh, denk nicht an das Frühere und auf das Vergangene achte nicht. Siehe, ich mache alles neu. Es hat bereits begonnen aufzusprossen. Und du erkennst es. Mehr und mehr und mehr wird es sichtbar, Schritt für Schritt für Schritt, in die vorbereiteten Werke des Vaters. Einen Schritt nach dem anderen. Und nichts und niemand kann dich aufhalten. Nichts und niemand kann dich hindern. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, da ist Wiederherstellung am Ort der Herrlichkeit. Oh, ganz neu aktiviert. Aktiviert aus der Herrlichkeit des Vaters. Oh, aktiviert aus der Herrlichkeit des Vaters. Ganz neu, ganz neu. Oh, Jesus. Die Zeit in der Höhle ist vorbei. Oh, Jesus. Die Zeit in der Höhle ist vorbei. Oh, die Zeit in der Höhle ist vorbei. Yes. Neue Offensive. Oh. Neue Offensive. Oh, oh, oh. Die Zeit in der Höhle ist vorbei. Yes, Lord. Oh, Jesus. Oh, er ruft dich hervor. Meine Liebe. Oh, weißt du, Gott ist auf Elias Klagen gar nicht eingegangen. Sondern er ist ihm einfach begegnet und hat gesagt, schau, das ist das Nächste, was ich dir zu tun aufgetragen habe. Das ist das Nächste, was ich dir zu tun aufgetragen habe. Er spricht zu dir. Er spricht zu dir. Und er sendet dich. Oh, er sendet dich. Oh, er sendet dich. Jesus. Ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, oh, oh. Oh. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, Herr, danke, Jesus, für diese Aktivierung an himmlischen Orten, Herr. Also er hat uns versetzt an himmlische Orte. Das ist der Ort unserer Aktivierung. Also da ist der Ort der Aktivierung in Kraft. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh. Oh, du hast vielleicht gedacht, du bist an den Rand gedrängt, aber ich sage dir, du bist im Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Er hat etwas vor mit dir. Oh, er hat Mächtiges vor mit dir. Oh, du hast es vielleicht gedacht, dass du vergessen bist, aber ich sage dir, oh, das Beste kommt noch. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hey, you, Jesus. Yes, Lord. Oh, glory, glory, glory, glory, glory, glory. Oh, streck deine Hände aus, wenn du wegen diesem Aufruf nach vorne gekommen bist. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater, dass heute Abend viele die Höhle verlassen. Oh, oh, weil das sanfte Wehen des Geistes sie berührt hat, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Oh, oh, oh. Alles neu. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Halleluja. Oh, oh, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Danke, Vater. Danke, Vater, für diesen Kontaktpunkt mit deiner Herrlichkeit. Oh, danke, Vater. Oh, oh. Ja, mach Kontakt mit ihm. Da ist die sanfte, zarte Stimme seines Geistes. Er gibt dir Klarheit. Er gibt dir Klarheit. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wer ist noch wie Elia in der Höhle, braucht noch eine Berührung von Gott? Oh, da drüben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Zentrum deiner Aufmerksamkeit. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, oh, oh. Lass uns alle im Raum, lass uns alle nochmal unsere Hände zu ihm ausstrecken und lass uns wirklich baden an diesem Ort der Herrlichkeit, baden, baden an diesem versteckten Ort des Höchsten, baden in seiner Liebe. Also von dort wirst du aktiviert. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, er will deine Stimme hören. Sing es, sing es. Oh, oh, oh, oh. Oh, Halleluja. Oh, er hat dich berufen und er hat dich gerufen und du hast geantwortet auf seinen Ruf. Und ich sage dir, nichts und niemand kann dich stoppen. Er redet zu dir, er gibt dir klare Aufträge, so wie er Elia klare Aufträge gegeben hat. Klare Aufträge, klare Richtung. Manchen sagt er einfach, geh einfach weiter, lass dich nicht rausbringen, schau nicht rechts und schau nicht links. Geh einfach weiter, tu einfach, wozu ich dich berufen habe, wo du weißt, dass ich dich berufen habe. Tu es einfach weiter. Manchen gibt er vielleicht neue, frische Impulse für bestimmte Bereiche in ihrem Leben, für bestimmte Projekte, Visionen, was auch immer. Wieder anderen zeigt er die Richtung. Er zeigt die Richtung. Oh, er zeigt die Richtung. Mm-hmm. Weißt du, du bist einzigartig. Deine Berufung ist einzigartig. Vergleich dich nicht mit anderen. Du musst nicht sein wie der oder wie jener, sondern du bist einzigartig gemacht. Aber genau so einer wie du und genau so eine wie du wird gebraucht, genau in so einer Zeit wie dieser. Halleluja. Genau so einer, genau so eine wie du, wird gebraucht in genau so einer Zeit wie dieser. Halleluja. Deswegen nimm deinen Platz ein. Oh, nimm deinen Platz ein. Oh, oh, oh. In der Herrlichkeit, in dieser Gemeinschaft mit ihm, im Vater. Und dann wird es sichtbar hier auf der Erde. Und du nimmst deinen Platz ein hier auf der Erde. Und du erfüllst deine Bestimmung und du erfüllst deinen Lauf hier auf der Erde. Und Dinge werden verändert. Menschenleben werden verändert. Nationen werden verändert. Halleluja. Regionen werden verändert. Arbeitsplätze werden verändert. Firmen werden verändert, Schulen werden verändert, Krankenhäuser werden verändert, Büros werden verändert. Oh, oh, die Kultur wird verändert. Oh, durch solche wie dich, an genau dem Ort, wo er dich hingestellt hat. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jesus. Oh, wir preisen dich. Wir preisen dich, Jesus. Oh ja. Oh ja. Halleluja. Sag mal zu jemand in deiner Nähe. Und dann darfst du zum Platz gehen. Aber sag erst mal zu jemand in deiner Nähe. Genau so jemand wie dich hat Gott genau für eine Zeit wie diese bestimmt, ihren oder seinen Platz einzunehmen. Du wirst gebraucht in dieser Zeit. Und durch dich wird diese Welt verändert. Also geh voran. Lass dich nicht stoppen. Geh weiter. Und nimm das Land ein. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Lasst uns mal Jesus einen kräftigen Applaus geben. Halleluja, Jesus. Oh, du führst uns voran. Du führst uns voran, Jesus. Wir preisen dich, Herr. Und wir lieben dich, Herr. Oh, wir danken dir, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen, ihr Lieben. Halleluja. Preist den Herrn, ihr dürft euren Platz einnehmen. Halleluja. Preist den Herrn. Wow, was für ein starker Abend schon wieder. Puh, und was für einen starken Nachmittag wir auch hatten. Halleluja. Preist den Herrn. Ich glaube, Gott hat den Regen benutzt, damit wir unter den Überdachungen noch mehr Leuten von Jesus erzählen konnten, die nicht weg konnten. Ich habe gerade draußen nur bei, da war nur das Team da, vielleicht 10, 12 Leute. Und ich habe gefragt, wie viele haben sich bekehrt bei euch? Und waren allein 6 Bekehrungen, allein bei dem Team da draußen. Preist den Herrn, ich weiß nicht, wie viele sich insgesamt bekehrt haben. Wer hat alles erlebt, dass durch ihn sich jemand bekehrt? Bei dir hat sich auch jemand, bei dir auch, ja. Oh, wow, das sind alles Leute, die nicht im Team waren. Halleluja. Wie viele haben sich da bekehrt? 1, wie viel da? Auch eine? Auch 1? Auch 1, Halleluja, da? Auch einer, Halleluja, danke Jesus, sind wir schon bei mindestens 11, preist den Herrn, aber ich glaube es waren noch mehr, preist den Herrn, danke Jesus, gebt mal Jesus einen Applaus, Halleluja. Ja, wir haben wirklich wieder eine Erntewoche. Letzte Woche war ja, die ganze Woche war ja das C-Fan-Team von Christus für alle Nationen hier bei uns im Haus und sie haben ein Firecamp veranstaltet und es waren auch einige von uns hier von Glory Life mit dabei und sie haben Evangelisten trainiert, speziell auch Straßenevangelisten und sie sind zu 2 Einsätzen auf die Straße gegangen und dabei haben sich bei den beiden Einsätzen haben sie 26 Leute zu Jesus bekehrt. Preist den Herrn. Amen. Und einer hat sich da draußen auf dem Parkplatz vor unserem Gebäude bekehrt, eine Frau. Halleluja. Preist den Herrn, während sie einfach nur Predigen geübt haben. Sie haben Predigen geübt und einer hat gepredigt und eine Frau lief vorbei, völlig unbeteiligt, lief vorbei, hört der Übungspredigt zu, fängt an zu weinen, bekehrt sich. Halleluja, entscheidet sich für Jesus. Amen. Ist das nicht wunderbar? Preist den Herrn. Gott ist gut. Amen. Und wir lieben ihn und wir lieben das, was er tut. Das ist so stark. Preist den Herrn. Der Werner hat heute Nachmittag auch ein paar Sachen noch erlebt. Er war da noch mal mittendrin, auch im Christopher Street Day. Vielleicht erzählt er gleich noch ein bisschen davon. Auf jeden Fall freuen wir uns, dass er heute Abend auch noch mal zu uns spricht und uns dient. Geben wir ihm noch mal einen kräftigen Applaus. Werner Nachtigall von No Limit Go Movement aus Berlin. Herzlich willkommen noch mal, Werner. Komm nach vorne. Teile uns, was du auf dem Herzen hast. Hier ist das Mikro. Welches Mikro soll er nehmen? Das hier? Halleluja. Okay. Glory. Ei, ihr Lieben, was für eine andere Atmosphäre. Wahnsinn. Heute Abend. Unglaublich. Und während ich draußen beim Zählen der Farben, beim Regenbogen nur auf 6 kam, sehe ich hier 7. Ja. Ah! Ich glaube, das ist das Original, oder? Aber wisst ihr, das gefällt mir. Hier drin die Herrlichkeit Gottes in seiner Gegenwart. Aber wir bleiben hier nicht stecken. Weil Jesus war auch mit seinen Jüngern oben auf dem Berg der Herrlichkeit. Und wisst ihr, was Petrus sofort machen wollte? Eine charismatische Konferenz. Zelte bauen. Klack, klack, klack, klack, klack. Sofort. Das machen wir jetzt hier in den nächsten Wochen. Revival Meetings. Alles Mögliche. Jesus sagt, nix da, ab geht's ins Tal. Ich glaube, wir brauchen beides. Nur das eine geht nicht. Nur der Welt dienen. Und auf einmal, hast du ein Burnout. Rainer sagte mir, ich weiß gar nicht, wie man ausbrennen kann. Man kann nur auskühlen. Weil wer brennt? Aber wisst ihr, wir brauchen beides. Nur den Menschen dienen und du bist fertig. Aber nur in seiner Gegenwart. Und in seiner Gegenwart, wo er dann auch immer wieder sagt, geht, hallo, da sind noch Menschen im Tal. Ja, als ich dann, war ja wirklich interessant, also als ich gestern am Flughafen saß und dachte, Mensch, das Flugzeug hat sich verspätet, dann ist es gestrichen worden, der Flug, dann war heute Morgen ja das völlige Desaster. Ich bin überhaupt froh, dass ich hier bin. Dachte, Mensch, da gibt's doch jemand. Aber da gibt's doch jemand, der irgendwie kein Interesse hat an dem, was wir hier machen. Nämlich rauszugehen, mitten in die Finsternis und Menschen von Jesus zu erzählen. Natürlich gibt's den, der uns abhalten will, der dich auch in deinem Alltag abhalten will. Aber heute kriegst du eine Initialzündung, um durchzustarten, um wirklich zu gehen. Weil wir haben eine Botschaft, die ist so notwendig. Das habe ich eben heute auch feststellen dürfen. Wir haben ja nicht die 99 heute stehen gelassen für den einen, sondern wir haben den einen stehen gelassen für die 99.000 so ungefähr. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Vielleicht waren es auch nur weniger, aber es waren doch eine ganze Menge in der Stadt, wo ich das Gefühl hatte, die kannten noch nicht alle den Herrn. Die sprechen von Liebe und ich dachte mir, na ja, ich glaube, da hätten wir noch was. Ich zeige mal ganz kurz, was ich heute Nachmittag gemacht habe. Kannst du mal das erste Bild anmachen? Das Motto vom Christopher Street Day hat mich extrem angesprochen. Das, ich weiß nicht, was der Christopher Street Day damit will, aber ganz ehrlich, das kann dein Motto des Lebens werden. Lies mal vor, gemeinsam, nie wieder still. Nochmal, nie wieder still. Freunde, ist das nicht ein Motto? Ich meine, stell mal vor, ihr als Gemeinde, das, lasst die Jungs da machen, was sie wollen, das sind wir. Wir sind nie wieder still. Wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist, auferstanden ist und lebt. Wie können wir still sein, wenn wir das glauben? Also ganz ehrlich, nie wieder sind wir still. Dann seht ihr ja mein T-Shirt dort und das war ein guter Einstieg. Ich liebe einen Mann. Und dann machen wir das nächste Bild, habe ich zum Beispiel ihn angesprochen. Machen wir das nächste Bild. Da. Und ich sage, guck mal, ich liebe einen Mann. Der guckt mich an. Das war ja einer, glaube ich. Bei manchen bin ich mir nicht so ganz sicher, aber das war einer. Ziemlich bunt, schillernd. Und ich sag, du kennst ihn vielleicht. Der guckt mich an. Ich sag, ja, Jesus. Der hat mit allem gerechnet, aber nicht damit. Aber wisst ihr, mein Gebet für heute war, Herr, bewahre mich vor jeder Diskussion. Der eine wollte anfangen, ich habe sofort die Kurve gekratzt und war weg, also aus dem Thema. Ich bin nicht weggelaufen, aber ich habe das Thema ganz schnell geskippt und habe gedacht, ich komme zum Eigentlichen. Ich bin nicht hier zum Diskutieren, höchstens zum Demonstrieren der Liebe und der Power Gottes, aber das vermeide ich. Hatte eine ganze Reihe wirklich interessanter Gespräche, am Ende, das war richtig, Mensch, also mein Lieber, war richtig kalt, cool, dass du den Typen aufgegabelt hast. Ich meine, sein Bruder kam, der wahrscheinlich auch eher aus der Abteilung dort, ne, und er noch nicht ganz so und vielleicht haben wir ihn bewahrt. Dann erzählt er uns, dass alle Menschen Sünder sind. Also das, was ich heute Morgen erklärt habe, versucht er dann uns zu erklären, dass wir nämlich alle Sünder sind. Er wusste aber noch nicht, dass Jesus für unsere gesamte Sünde gestorben ist. Und dann stand er, das war so das Letzte, bevor wir dann gegangen sind, hat er sein Leben Jesus gegeben. Und dann sagt er, Mensch, ich frage, wo kommst du her? Aus Waiblingen. Ja, da sind wir mit Samadugo in 10 Tagen ungefähr. Da habe ich gedacht, das ist doch wunderbar, dann zeigen wir ihm gleich, was echtes Christentum ist. Der hat mir gleich seine Handynummer gegeben. Also total vorbereitet. Ihr Lieben, dafür haben wir heute Morgen gebetet, Epheser 2,10, dass Gott die guten Werke vorbereitet hat. Und der war sowas vorbereitet, da musst du nur noch einmal gegen den Baum treten, da fiel die Frucht runter. Und das mitten auf dem Christopher Street, der hat man auch nicht mitgerechnet. Ne? Auf jeden Fall, kurze Ansage, wenn ihr nichts vorhabt, glaube ich in 10 Tagen, ich weiß nicht so richtig, wann wir hier sind, also, aber wir sind mit Samadogo paar Mal in Stuttgart in der Innenstadt. Mit rund 50 Leuten, die sind alle ziemlich on fire. Also, es war ja heute nur mal der Anfang, ne? Also, oder es war sowieso schon, ihr seid ja schon ein paar Tage unterwegs, deswegen hört gar nicht auf. Nächste Woche sind wir irgendwann hier in Stuttgart, kommt zu uns und dann geben wir gemeinsam Gas, das wäre doch richtig klasse. So, und dann, bevor wir auf dem Platz angefangen haben, habe ich gedacht, ich guck mal, was die dort machen. Und bin dann mittendrin in dem, wie auch immer, in der Parade und sah so eine ganze Reihe Leute, also wirklich mit so einer Hundemaske. Und ich dachte, die kläffen hier alle und weißt du, die tun mir wirklich leid. Ich meine, das eine ist, ich mache da einen flapsigen Spruch, aber wenn ich ernsthaft mit den Menschen rede und sie sehe, dann spüre ich sein Erbarmen. Und dann habe ich ihn getroffen. Jetzt mach das nächste Bild. Ich sag, Herr, gib mir doch den Richtigen. Und dann habe ich ihn angesprochen. Ich sag, mein Lieber, warum machst du das? Er sagt, weißt du, ich habe Depressionen. Und ich flüchte in die Rolle eines kleinen, süßen Hundes. Ich bin nachmittags, wenn ich alleine bin, bin ich ein kleiner, süßer Hund. Ich wollte das alles gar nicht. Ich kenne mich da nicht so aus. Also das ist nicht ganz so meine Welle. Aber und dann erzählte er mir, dass er früher Christ war. Seine Mutter gestorben ist und er kam nicht drüber weg. Und jetzt stellt euch mal diese Szene vor. Also im Grunde genommen war ich total bewegt auf der einen Seite und fand das wieder richtig cool. Wir waren ja umzingelt von ungefähr 100 von solchen Leuten. Das war riesig alles. Also riesig, aber ich habe noch nie so viel auf einen Haufen gesehen. Also es waren sicher 80 bis 100, also 100. Ich war umzingelt von denen. Ich könnte euch ein Video zeigen, da würde das. Und während wir ein Stück gehen und wieder stehen bleiben, erkläre ich diesem jungen Mann, der mir gerade sein ganzes Schicksal erzählt hat, dass Jesus ihn unendlich liebt, dass Jesus für ihn gestorben ist, dass er frei werden kann und so weiter. Und während wir dort stehen, umzingelt von diesen anderen Hunden, gibt er sein Leben Jesus. Ah. Ihr Lieben, da gibt's Menschen in einer großen Not, die diese Herrlichkeit, die wir hier erleben, nicht kennen. Wenn ich manchmal die Musik höre, ich habe das Gefühl, ich bin auf einer Sklavengaliere. Ich kenne das, wenn du in dieser Blase bist, da habt ihr heute Morgen gesagt, wenn du in dieser Blase bist, du kriegst das gar nicht mit, du denkst, das ist normal. Wovon ich heute geschockt war, ich habe dann mit unseren Leuten kurz kommuniziert, wir hatten ja ein Team in Berlin beim Christopher Street Day, man muss sagen, ihr habt echt die Schwabenausgabe. Das ist noch netter. Also die Sünde, das Zentrum von Sodom und Gomorra ist Berlin. Leute splittern nackt auf der Straße. Also es ist wild, was dort abläuft. Aber wovon ich geschockt war, was hier für mich schockierend ist, dass es normal ist, dass es ein Teil wie, ich habe einen LKW gesehen, VfB Stuttgart, SPD, also ganze Firmen, ganz normal. Wir alle finden das alle so gut. Ist das wirklich so? Ich glaube nicht, dass jeder Fußballer das wirklich gut findet. Aber es ist so normal. Sie versuchen uns zu sagen, das ist alles so normal. Aber wisst ihr, als der mir erzählt hat, das ist nicht normal. Und Jesus will dem helfen. Und ich bin nicht hingegangen, um zu richten und zu verurteilen, sondern Jesus kommt mitten rein, mit einem Herz voller Liebe, um zu retten, um zu befreien. Das war, was wir heute dort erlebt haben. Und dann tat uns der Regen vielleicht doch ganz gut. Wer weiß, wozu es gut war. Aber der Herr hat trotzdem gewirkt. Also der Herr ist doch da. Amen. Ihr Lieben, wir müssten wieder werden wie die ersten Christen. Wisst ihr, wenn ihr mal die Kirchengeschichte studiert, die ersten 300 Jahre vom Christentum, das war unsere beste Zeit. Aus einer Truppe. Ich meine, überleg mal, der Anfang des Christentums waren 12, der erste hat sich sofort umgebracht. Der Rest ist weggelaufen, alle saßen verängstigt irgendwo im Keller. Und dann wurde Jesus gekreuzigt und damit starb alles, auf was sie gesetzt haben. Und dann kam die Auferstehung und dann kam die Erfüllung im Heiligen Geist. Und die gleichen Typen, die gerade noch voller Angst waren, ich meine, vielleicht hättest du auch, wenn du manche Bilder da gesehen hättest, ich habe dir die schlimmsten nicht gezeigt, hättest du auch kein Interesse gehabt, da reinzugehen. Manchmal haben wir auch Angst, Dinge zu machen. Das hatten die Jünger auch. Und Gott weiß das. Und deswegen hat er gesagt, ihr werdet meinen Geist empfangen. Und er gibt euch Kraft. Er gibt euch Power, um Zeugen zu sein. Er weiß doch, dass wir Angst haben. Mir schlotterten manchmal die Knie. Ich würde sagen, ich bin manchmal mutig. Wisst ihr, was mutig ist? Oh, ich bin ein toller Typ. Nee, das ganze Gegenteil. Ich habe Angst, aber ich mache es trotzdem. Das bin ich. Ich habe Angst, aber ich mache es trotzdem. Ich schalte manchmal oben aus und ich mache es einfach. Wisst ihr, dann haben sie ja wieder aufgestockt auf 12. Diese 12 Typen, erfüllt im Heiligen Geist, haben die ganze Gegend auf den Kopf gestellt. Von der, was wäre, wenn das wieder das normale Christentum ist? Dass es mehr ist, als man geht mal in den Gottesdienst. Sondern wir sind erfüllt im Heiligen Geist. Ich meine, diese ganze Gemeinde hier, ihr alle, erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann machen wir, was er uns gesagt hat. Wir gehen einfach mitten rein. Vielleicht nicht unbedingt da immer rein, aber du mitten rein in deinen Alltag. Und überall, wo du bist. Hier bekehrt sich mal einer, da wird mal wieder einer geheilt. Überleg mal, was passieren würde. Aber davon träume ich nicht, das wollen wir. Das ist der Plan. Ich meine, diese 12 Typen, die gerade noch alle Angst hatten und der Petrus knickte ein vor einer jungen Frau. Der dachte, du gehörst auch dazu. Nee, ich kenne ihn nicht. Ich meine, der knickt ein von einem vielleicht Teenager oder einem jungen Mädel. Und am Ende gibt er sein Leben Jesus. Gibt er sein Leben für Jesus. Er gibt alles. Freunde, der Heilige Geist gibt uns Kraft. Und das Ziel ist ernsthaft jetzt, wir wollen, dass unser Land erreicht wird mit dem Evangelium. Und da warte ich nicht auf eine nächste Welle, die aus Amerika kommt und dann hopsen wir alle, weil Erweckung ist irgendwo gekommen aus Amerika. An den Kram glaube ich nicht. Ich glaube, dass das Kreuz ausgereicht hat, um jegliche Schuld heute von Christopher Street Day alle komplett zu vergeben. Alle. Wow, da ist eine Menge. Alles zu vergeben. Also das Kreuz reicht aus. Dann ist Jesus auferstanden. Das macht er kein zweites Mal. Hat ausgereicht. Es reicht tatsächlich aus für jeden, der heute in Stuttgart umkehren will, dass komplett alle Schuld vergeben wird. Dann hat er durch die Auferstehung den Tod besiegt. Macht er kein zweites Mal. Der Heilige Geist wurde ausgegossen. Oh, gib mir noch ein bisschen mehr vom Heiligen Geist. Er ist doch schon da, ist ausgegossen. Empfange ihn und leg los. Sei voll von ihm und leg los. Wir wollen, dass Deutschland das Evangelium hört. Wie denn? Durch ganz normale Christen, so wie du und ich, die einfach nur hingehen und Menschen von Jesus erzählen. Durch Leute, die sich aufmachen und sagen, ich habe auch ein bisschen Angst, aber ist egal. Ich habe hier nicht einen Geist der Angst, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und deswegen gehe ich raus und erzähle Menschen von Jesus. Und was raus ist, werde ich heute Abend auch noch ein bisschen erklären, weil raus muss nicht unbedingt sein, ich gehe raus auf die Straße. Das kann auch sein, du gehst rein an deinen Arbeitsplatz und dein Arbeitskollege ist offen und du führst ihn zu Jesus. Oder du gehst rein in die U-Bahn und dort, egal wo wir sind Licht überall und nicht nur in der Gemeinde. Das hier ist nur der Lampenladen. Das ist der Lampenladen hier. Deine Berufung ist nicht, im Lampenladen zu strahlen, mein Lieber. Hier ist gut, wenn du strahlst. Also wir sollen draußen leuchten. Da sollen wir strahlen. Da soll unsere Hoffnung hinstrahlen. Gucken uns ein paar Dinge an heute Abend. Und dann werden wir am Ende beten, dass du strahlst. Und zwar nicht nur im Lampenladen, sondern in der ganzen nächsten Woche. Montag an deinem Arbeitsplatz, Dienstag vielleicht bei deinem Nachbarn. Egal, wo du bist. Dein Licht soll leuchten. Ich meine, die ersten Christen, sie haben alles auf den Kopf gestellt, weil sie wussten, Jesus kommt bald wieder. Ich meine, Jesus hat vor 2000 Jahren gesagt, ich komme bald. Wisst ihr, wie nah wir dran sind? Ganz nah. Und deswegen mit der gleichen Power, lasst uns loslegen. Wisst ihr, ich habe für morgen schon einen Plan. Ich weiß ganz genau, was ich morgen mache, um Unerreichte zu erreichen. Ich habe schon einen kompletten Plan, was ich morgen machen werde. Vielleicht hast du auch schon einen Plan, wenn nicht. Leg los, denk mal drüber nach. Morgen könnte man was machen. Übermorgen auch. Für übermorgen habe ich auch schon einen Plan. Was? Ich bin in Dresden. Jetzt habe ich Einsatz. Also wir sind nächste Woche in Dresden und evangelisieren. Da habe ich es leicht. Aber ich habe auch im Alltag einen Plan. Ich habe immer eine Idee, jeden Tag, was ich mache. Und wenn ich keine Idee habe, dann lasse ich mir eine einfallen. Und wenn mir nichts einfällt, gehe ich einfach auf die Straße und spreche jemanden an. Irgendwas mache ich. Irgendwas mache ich. Und das Interessante ist, wenn ich bete, Heiliger Geist, führ mich. Ehrlich, es passiert doch was. Ich habe so viele ungewöhnliche Dinge in meinem Alltag, in meinem ganz normalen Alltag, wo ich Menschen von Jesus erzähle. Nicht die tollen Stories irgendwo auf der Welt, sondern in Berlin, wo es nicht ganz so leicht ist. In meinem ganz normalen Alltag, da wirkt der Herr. Wir gehen mal ganz kurz ins Wort Gottes und dann legen wir los. Matthäus 9, ganz bekannte Stelle. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte die frohe Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Krankheiten und Gebrechen. Als er die Menschenmenge sah, und heute genauso, als er die Menschenmenge sah, hat er Mitleid mit ihnen. Mitleid. Denn sie waren bedrängt und hilflos, wie Schafe ohne Hirten. Hilflos. Schafe ohne, hilflos, habt das Bild ja gesehen, wie Schafe ohne Hirten. Dann sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß. Die Ernte in Stuttgart ist groß. Die Ernte auf deinem Arbeitsplatz ist groß. Die Frage ist, wie siehst du deinen Arbeitsplatz, wie siehst du dein Umfeld, deine Schule, Uni, deine Nachbarn? Saß mit Rick Warren kennt ihr Rick Warren, Purpose Driven Life, interessantes Buch, Bestseller. Saß mit ihm zusammen und wir hatten Mittag und dann erzählte er mir, als Pastor, hochinteressant, wie er in seiner Straße evangelisiert hat. Sein erster Nachbar kam zum Glauben, ist heute in seiner Gemeinde. Der zweite Nachbar kam zum Glauben, heute in der Gemeinde. Letztendlich hat sich, glaube ich, die ganze Straße bekehrt. Ist in seiner Gemeinde. Wisst ihr, da ist eine Ernte in deiner Umgebung. Vielleicht bekehrt sich nicht die ganze Straße, aber wenigstens einer. Die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Daher, und das werden wir auch machen, bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter in die Ernte zu senden. Und jetzt kommt's. Er rief die 12 Jünger zu sich und gab ihnen nicht ein nettes Programm, sondern Vollmacht. Du hast Vollmacht. Böse Geister auszutreiben, hat das Gefühl, ich sehe heute auch ein paar, und alle Krankheiten und Gebrechen zu heilen. Das allererste, was ich hier sehe, ist, dass Jesus aktiv war. Er war aktiv. Also wisst ihr, unser Gott ist aktiv. Hat manchmal so gedacht, Mensch, wenn ich so soaking, ich meine, ich liebe es ja auch in Gottes, also hier, ich, bei euch genieße ich das extrem, das hat nicht jeder, also ihr habt da wirklich was von Gott empfangen. Also manchmal sitze ich auch im Lobpreis da und denke mir, Mensch, schön. Gibt ja auch so manche Lobpreis, naja, weiß ich auch nicht. Aber Gottes Gegenwart ist eben powerful. Und in seiner Gegenwart zu sein, habe ich ja gesagt, ist absolut notwendig. Aber wer nur soaken will, wer nur meditieren will, hätte ich einen Tipp für dich, wär doch Buddhist. Weil Buddha ist dick und fett, tut nichts. Also wenn du nichts tun willst, dann vielleicht mal überlegen, vielleicht die Religion wechseln. Ich will es dir nicht empfehlen, ich sag's mal so. Aber wenn du Jesus nachfolgen willst, Freunde, dann haben wir ein Programm. So ist das. Folgt mir nach und ich mache euch zu Menschenfischer. Freunde, wenn wir an Jesus glauben, dann gibt es ein Programm. Und das ist eben nicht nur soaken. Und so sehr ich seine Gegenwart liebe, ich liebe sie. Aber wir haben ein Programm. Wir sind nicht nur oben auf dem Berg der Verklärung. Es geht ab ins Tal, wo die Menschen sind, die ihn brauchen. Wir brauchen beides, Berg und Tal. Wie unser Leben, so eine Berg- und Talfahrt. Aber in seiner Herrlichkeit, wir bringen nämlich die Herrlichkeit mit ins Tal. Wir bringen sie nämlich mit ins Tal. Wisst ihr, unser Gott ist aktiv. Ehrlich jetzt, ich meine, der hat das Universum geschaffen. Das war Action. Er sprach auf einmal, wow. Unser Gott hat Spaß. Glaubst du das? Ihr glaubt das, ja. Überleg mal, als Gott den Affen geschaffen hat. Come on. Ich glaube, er hat schon gelacht, du. Also. Ehrlich jetzt? Ich meine, wir hätten das Zwerchfell erschaffen. Der Teufel? Nein, natürlich nicht. Der hat sowieso nichts zum Lachen. Hat er nicht. Also sagen die Welt, das hat ihnen einen Haufen Spaß gebracht. Ich glaube, Gott ist kreativ. Das hat wirklich Spaß gemacht, als er den Regenbogen mit 7 Farben, 7. Regenbogen ist Gottes Symbol, kein anderes Symbol. Steht für, wissen wir? Da hat er viel Spaß gehabt, aber als Jesus die Welt gerettet hat, hat er keinen Spaß gehabt. Die Schöpfung hat ihm viel Freude gebracht. Die Erlösung, dafür hat er mit seinem Leben bezahlt. So, wenn Jesus bereit war, und das war das Erste, was mir klar war, als ich Jesus kennengelernt habe, wenn Gott bereit war, am Kreuz für mich zu sterben, bin ich bereit, mein ganzes Leben für ihn zu geben. Und was immer Jesus sagt, ich werde es tun. Was immer er sagt, das sage ich nicht als flapsigen Spruch. Als Gott damals zu mir gesagt hat, weißt du, diese Vision, die ich euch heute Morgen ganz kurz erklärt habe, was wir machen, dass wir letztendlich das ganze Christentum bewegen wollen, zu evangelisieren, das klang für mich so spinnermäßig. Ich bin ein ganz einfacher Typ. Mich kennen nicht viele Leute, ich habe nicht viel Geld, ich habe nicht viele Kontakte. Ich habe gedacht, Gott, das wird nie funktionieren. Ich habe ernsthaft Gott versucht zu belabern, dass ich der Falsche bin. Hast du vielleicht auch schon ein paar Mal versucht, dachte Gott, ich bin der Falsche. Ich habe echt mich ins Zeug gelegt, um Gott zu breit zu schlagen. Er sollte doch mal nach Amerika gucken, da sind die alles Geld haben und die Kontakte haben. Gott hat sich gar nicht davon irritieren lassen. Er hat dich berufen. Vielleicht sagst du, ich habe nicht viel. Das macht nichts. Deine 5 Brote und 2 Fische reichen immer noch aus. Das wenige, was du hast, reicht aus, um seine Herrlichkeit in deinem Leben zu sehen. Aber gib, was du hast. Ich habe gedacht, hey, hier bin ich. Ich gebe, was ich habe. Ich habe nicht viel. Eins habe ich. Ich bin extrem hartnäckig. Ich gebe nicht auf. Ich komme entweder durch die Tür rein, wenn nicht, komme ich durchs Dach, durch den Keller. Ich habe eine Stange Dynamit in der Tasche. Ich komme rein. Ich habe nicht viel, aber das habe ich. Das ist meine Gabe. Also aufgeben ist bei mir nie eine Option. ein Loch in die Wand zu sprengen, das wäre eine Option, um ins Haus zu kommen oder mit einem Caterpillar da reinzufahren. Aber wisst ihr, auch du hast was von Gott empfangen. Gib das, was du hast. Ich habe gedacht, ich habe nicht viel. Ich habe nur 5 Brote, 2 Fische. Was habe ich denn zu geben? Aber Gott hat dir etwas zu geben. Etwas gegeben. Haus rein. Sag Gott, ich gebe alles. Ich werde aktiv, weil du bist für mich aktiv geworden. Aus Liebe, wisst ihr, den Himmel können wir uns nicht erarbeiten. Du kommst ja nicht in den Himmel, weil du heute mit uns auf der Straße warst. Ich komme doch nicht in den Himmel, weil ich heute beim Christopher Street... überhaupt nicht. Ich habe doch schon den Himmel in der Tasche. Ich stehe doch schon im Buch des Lebens. Habe noch nicht reinschauen dürfen, aber ich weiß, da steht Werner Nachtigall irgendwo unter W. Ich weiß nicht, wo ich da abgespeichert bin. Irgendwo bin ich da einsortiert. Aber dann klappen sie auf Nachti. Na, da ist er! Wisst ihr, der Name steht schon drin. Aber ich will, dass viele, viele mit drin stehen. Ich will, dass viele das Evangelium hören. Freunde, darum geht's. Wir werden aktiv, weil wir doch schon alles haben. Fang an mit kleinen Schritten. Keine großen Schritte. Ich werde dich heute nicht herausfordern. Ich mache ja seit 4,5 Jahren one a day. Also jeden Tag evangelisiere ich. Das wäre für dich vielleicht ein Albtraum. Aber fang nur mit einem kleinen Schritt an. Ich sage, Mensch, eine Person in der Woche, einen im Monat, das kriegen wir locker hin. Aber stell dir mal vor, du integrierst ein Gebet in dein tägliches Gebetsleben und betest jeden Tag, Heiliger Geist, leite mich heute. Ei, das ist gefährlich. Freunde, da wird's lustig. Heiliger Geist, leite mich heute. Auf der Familienfeier. Vielleicht dem verschrobenen Onkel mal von Jesus zu erzählen. Also wenn du anfängst, die Kontrolle abzugeben und die Kontrolle dem Heiligen Geist zu geben, ich sage euch, das macht komplett Spaß. Das ist so eine Begeisterung, so eine Freude. Es ist auch manchmal unbequem beim ersten Schritt, aber wenn du erstmal am Start bist und erlebst, wie Gott wirkt, dann wird es richtig lustig. Kleine Schritte. Bin vor ein paar Wochen wieder ein bisschen gelaufen, mach das so einmal im Jahr und das war jetzt der dritte. Ich habe gedacht, ich schaffe 160 Kilometer. Ich wollte 160 Kilometer laufen. Aber das bedarf noch mal ein bisschen Anlauf. Aber ich bin 120 Kilometer gelaufen in 22 Stunden. Dann kam meine Frau und als ich ins Auto eingestiegen bin, ich konnte nichts mehr bewegen. Am nächsten Tag, ich bin wie so ein Opa da mit Rollator. Ich bin so rumgelaufen. Aber ich bin 120 Kilometer gelaufen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich eine Sportskanone bin, sondern ich war ein ziemlich lahmer Sack vor ein paar Jahren. Ich habe nur Sport gemacht vor dem Fernseher. Also Bundesliga, Formel 1, das war so mein Sportprogramm. Ich war ein vollkommener, ich habe nichts gemacht, außer New, Formel 1. Dann habe ich empfunden, ich werde ja älter, habe festgestellt, tatsächlich, du wirst älter. Also wird ja Zeit, dass du sportlich was machst. Ich meine, ich fange doch nicht an mit Marathon. Ich hätte nie gedacht, wie ein normaler Mensch einen Marathon laufen kann. Jetzt habe ich 3 hintereinander gemacht. Das war für mich Idiotie. So viel kannst du gar nicht laufen. Aber ich bin 2-3 Kilometer gelaufen. Das ging. Ein bisschen Seitenstiche hier, ein bisschen... Das ist ja so ein kleiner Schritt. Ich habe da angefangen mit einem kleinen Schritt. Fang an mit einem kleinen Schritt. Ich will dich gar nicht überfordern. Nur mit einem kleinen Schritt herausfordern. Mach einen kleinen Schritt. Einmal in der Woche hier die Herrlichkeit verlassen und ab ins Tal. Und die Herrlichkeit von oben vom Berg, zack, ins Tal mitbringen. Um Menschen, die wir heute getroffen haben, denen von Jesus zu erzählen, die Jesus nicht kennen, die so weit von Gott sind. Und die Ernte, Freunde, ist reif. Jesus war aktiv. Er war aktiv. Dann das Zweite, was wir da lesen, er hat Mitgefühl. Unser Gott ist ein Gott, der voller Barmherzigkeit ist. Das ist, wenn der junge Mann erzählt hatte, Gott ist so weit weg und als meine Mutter gestorben ist, unser Herr liebt Menschen. Er liebt uns und er hat Mitgefühl. Das Gute ist, er hat auch die Power einzugreifen. Aber ganz klar, unser Gott ist ein Gott voller Liebe. Er hat Mitgefühl und er sieht die Verlorenheit. glaube, die Geschichte habe ich euch heute Morgen nicht erzählt, deswegen kann ich sie jetzt nochmal aus dem Sack hier rauslassen. Ich war in Mexiko am Karfreitag. Wir durften am Ostersamstag auf dem Jesusmarsch sprechen, so mit 50.000 konnten wir die am Ende alle aussenden, das war richtig klasse, hat richtig Spaß gemacht. Aber Karfreitag habe ich, die Gegend kenne ich, heißt Tepito. Tepito ist eine Gegend, da geht die Polizei nicht rein. Es gibt Hochkriminelle, ganz schlimm Kriminelle und dann gibt's die ganz schlimm. Also da reinzugehen, ich weiß nicht, ob jeder wieder rauskommt. Also das ist wirklich eine Gegend. Ich habe mal 5 Polizisten gefragt, kommt der mit mir mit nach Tepito? Ich sag, wieso nicht? Er sagt, deine Uhr, dein Handy, deine Scheckkarten, das wird alles verschwinden. Also habe ich Uhr, Handy, Scheckkarte schon vorher gesichert. Und dann sind wir reingegangen. Und dann hat die Gemeinde uns gewartet, nee, nicht dahin und da hier nicht und da nicht. Und ich höre immer diese ganzen Warnungen und ich habe die auch wieder überhört und dachte mir, hier gibt's Menschen, die tatsächlich das Evangelium brauchen. Und jetzt kommt die Geschichte, sowas habe ich noch nie erlebt. Es war Karfreitag und ich sah eine gigantisch große, aus meiner Perspektive, Satansfigur mitten auf der Straße. Satan als Figur auf der Straße. Und dann steht, ist ein junger Mann, kommt, ich sah, wie er kommt, und dann kniet er nieder und betet Satan an. Da habe ich mir gedacht, entweder ist er völlig dämonisiert, dann hat es keine Chance, dann kann ich mit dem hier nicht viel anfangen, außer ein paar Dämonen auszutreiben. Ja, vielleicht kann ich ja mit dem reden. Dann steht er wieder auf und ich spreche ihn an. Ich sag, Mensch, was machst du hier? Sagt er, ich bete Satan an. Das sagt er mir am Karfreitag. Ich bete Satan an und ich muss mein Blut vergießen, damit er mich beschützt. Dann sah ich seine Arme komplett zerschnitten, von oben bis unten, beide Arme und wieder eine Stelle aufgeritzt. Ich guck den an. Dann erzählt er mir seine Geschichte. Er sagte, ich war 10 Jahre im Gefängnis, ich wurde im Gefängnis vergewaltigt und den Typ habe ich umgebracht. Er sagt, ich bin schuldig. Am Karfreitag erzählt er mir das. Er hat so ein Mitgefühl mit den Typen. Wisst ihr, was ich ihm erklärt habe? Den Grund von Karfreitag. Dass Jesus sein Blut vergossen hat, um uns für ewig zu beschützen. Er gab alles für uns. Wir müssen nichts tun, damit Satan, nichts da. Jesus hat alles für uns gegeben. Dann steht er auf der Straße direkt vor Satan und gibt sein Leben Jesus. Wisst ihr, da ist eine Welt, die wartet auf uns. Vielleicht sind die nicht alle so schlimm und so fair. Manchmal sieht man es bloß nicht. Der junge Typ, der mir heute erzählt hat, wie er völlig drunter gelitten hat, dass seine Mutter gestorben ist, hat so gelitten, dass der Sohn Unsicht macht, dass zerflüchtet als kleiner Fifi. Nachmittags wird er zu Fifi. Ich will da gar nicht drüber lachen. Der tut mir leid. Jesus hatte Mitgefühl. Er hatte Mitgefühl. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, das wäre mein Sohn gewesen. Ich könnte gar nicht mehr schlafen. Mir würden die Tränen literweise aus den Augen rauskommen. Ich würde alles machen, um ihn rauszuholen. Ich meine, der ist ja irgendwann normal auf die Welt gekommen. Und irgendwas ist dazwischen gekommen. Aber Jesus möchte das wiederherstellen. Freunde, deswegen müssen wir den Berg verlassen, ab ins Tal. Ich meine, heute war ich ganz tief unten im Tal. Aber auch dort muss die Herrlichkeit hin. Dort muss die Herrlichkeit hin. Jesus hat Mitgefühl. Er hat Mitgefühl. Er liebt Menschen. Wenn das mein Kind wäre. Ich habe 3 Kinder, 2 süße Töchter, ein Sohn, mittlerweile 7 Enkel. Eieiei, als der erste Opa zu mir sagen wollte, ich sage, das sagst du nicht nochmal. Ich sage, ich heiße Werner. Vergiss das mit dem Opa. Boah, sonst laufe ich sofort 160 Kilometer. Ich zeig dir, wer Opa hier ist, du. Jetzt habe ich mich dran gewöhnt, jetzt bin ich halt Opa. Also ist nichts mehr zu retten. Alles vorbei. Ich bin der Opa. Aber als meine Tochter 2 Jahre, 2, 3 Jahre, irgendwie so alt war, waren meine Mitarbeiter, wir hatten so eine Fernsehsendung damals produziert und unsere Mitarbeiter saßen bei uns im Wohnzimmer und meine Frau sagte, wenn er unsere Tochter spielt da hinten in der Ecke, pass auf die auf, ich gehe kurz was einkaufen. Und ich bin eine halbe Stunde wieder hier. Ich sage, ja, natürlich, klar. Ich wusste, unsere Tochter war relativ harmlos. Die kann da spielen und wir arbeiten weiter. Und so haben wir es gemacht. Die spielt, ich arbeite weiter. So nach einer, weiß ich, halben, dreiviertel Stunde, meine Frau kam wieder zurück und sagt, wo ist denn die Tabea? Ich sage, die wird doch noch spielen, sicherlich, ne? Eieiei. Mich kannst du für ein paar Sachen gebrauchen, aber nicht für alles. So. Und sie war nicht im Haus. Wir haben die überall gesucht. Ich sag, Mensch, im oben war sie nicht. Ich gehe mal in den Garten. Im Garten war sie nicht. Jetzt wurde ich nervös. Jetzt wurde ich nervös. Warum? Weil es meine Tochter ist. Jetzt habe ich das Ding auch noch vergurkt. Aber das ist ja nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, sie war nicht da. Ich hätte ja sagen können, ach, die kommt schon wieder. Kein Problem, die wird schon wiederkommen. Wir können ja mal bis morgen warten, dann können wir die Polizei holen. Das wird keiner, also wird keiner machen, oder? Ich meine, das ist meine Tochter, die ich liebe. Ich bin sofort ins Auto gesprungen, ich bin rumgekurvt. Ganz ehrlich, wenn Menschen verloren sind, wenn sie uns wichtig sind, werden wir aktiv. Als meine Tochter weg war, da werde ich so nicht zum Buddhisten. Na ja, bleiben wir mal sitzen. Ich bin sofort aktiv geworden. Warum? Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Ich liebe meine Tochter. Dann fuhr ich mittlerweile durch unsere ganze Umgebung. Ich habe sie nirgendwo gefunden. Und mittlerweile wurde ich hatte schon hektische Flecken übergekriegt. Wo ist meine Tochter? Im Kopf habe ich schon gesehen. Sie geht über die Straße, ein LKW kommt. Boom! Es war nur in meinem Kopf. Nach einer Stunde war ich völlig aufgelöst. Wo ist meine Tochter? Sie war verloren. Heute habe ich viele Verlorene gesehen. Viele. Das sind Menschen, die sind verloren in deiner Umgebung. Der Mensch ist verloren, sagt Jesus ganz klar. Wir sind verloren. Punkt, aus, Ende. Da brauchen wir keinen Psychologen, keinen Berater. Da brauchen wir Errettung. Nichts gegen Psychologen. Wenn du einer bist, God bless you, mach bloß weiter. Aber Freunde, wir brauchen zuallererst Errettung. Als dann nach einer Stunde meine Frau auftauchte mit unserer Tochter in der Hand, ich bin ausgerastet. Ich habe sie genommen, ich habe sie gedrückt. Ich hoffe, die hat noch Luft gekriegt. Ich war außer mir vor Freude. Was sagt nochmal die Bibel, wann sich der Himmel freut? Der feiert nicht, wenn wir feiern. Sondern der Himmel feiert, als heute der junge Mann mit der Hundemaske gebetet hat, Jesus, komm in mein Leben. Da feiert der Himmel. Halleluja. Der Mensch ist verloren. Und unser Auftrag ist nicht, wie ein Buddhist sitzen zu bleiben, nichts zu machen oder die Welt zu richten, sondern hinzugehen, ihn von Jesus zu erzählen. Und alles zu machen, damit sie gerettet werden. Ich meine, wenn du ein Rettungsschwimmer bist und da ist jemand im Ozean draußen, sofort ist dein Auftrag hinzugehen. Hinzuschwimmen, hinzurudern, hinzu wie auch immer. Manchmal haben wir Angst. Na, wisst ihr was? Wenn ich in unserem Swimmingpool, wir haben in unserem Garten einen Swimmingpool, und meine Tochter kommt im Winter auf so schwachsinnige Ideen, dort ein Loch in das Eis zu machen und ins Wasser zu springen. Ich mag das gar nicht, ich springe nicht gerne ins kalte Wasser. Also, dass ich ins kalte Wasser springe, ich mag das überhaupt nicht. Wir haben das vor zwei, drei Jahren mal gemacht, ich habe nur gemeckert. Es ist halt kalt hier. Aber jetzt stell dir mal vor, einer meiner Enkel würde im Swimmingpool im Wasser sein und untergehen. Ich hätte nicht Angst vorm kalten Wasser. Da habe ich so viel Barmherzigkeit, dass ich sofort in den Pool springe, um ihn rauszuholen. Ich würde nicht mal eine Sekunde dran denken, ist das kalt oder nicht. Ich sehe den Kleinen, weil meine Barmherzigkeit ist hier, mein Angstlevel ist hier. Wie sieht's in deinem Alltag aus? Angstlevel hier, Barmherzigkeit da? Wenn unsere Liebe, Mitgefühl und Barmherzigkeit für Menschen hier ist, hast du keine Angst. Freunde, in der Liebe ist keine Angst. Ich bin da reingegangen in den was war das heute nochmal? Ach ja, CSD, christliche Superdemonstration, ne? Ja, ja. Herzlich willkommen beim CSD. Wisst ihr, ich bin da reingegangen, ich habe doch keine Angst. Ich meine, die sind sowieso alle friedlich. Aber wenn da die Barmherzigkeit hier ist, ist das Angstlevel weg. In der Liebe ist keine Furcht. Wenn du mit Menschen sprichst und Interesse hast und sie liebst, weil du weißt, dass Christus sie liebt. Die Liebe treibt die Furcht aus. Das weiß ich. Die Liebe treibt die Furcht aus. Ich evangelisiere ein paar Typen in Berlin, die sind ziemlich heftig drauf. Wirklich heftig drauf. Die kennt man zum Teil auch im Fernsehen. Krasse Typen. Gangs, wie auch immer, was da. Ich hatte echt Respekt beim ersten Mal, als wir da hingegangen sind. Mich schon gefragt, ob ich am Ende des Abends irgendwie ein paar Knochenbrüche habe und blaues Auge, ausgeschlagener Zahn und ich irgendwie nach Hause humpel. Und ich wusste nicht wirklich, wie der Abend endet. Liebe treibt die Furcht aus. Der Typ, wo ich so einen Respekt hatte und so doch ein bisschen Muffe nicht, aber vielleicht doch, sagte mir am Ende, Werner, wenn Jesus Gottes Sohn ist, bin ich bereit umzukehren. Weißt du, was Gott tun kann? In der Liebe ist keine Angst, sondern wir haben den Geist der Kraft und der Liebe, nicht den Geist der Furcht. Also, Jesus hat Mitgefühl. Das nächste ist die Ernte, Freunde, die ist reif. Hallo! Die Ernte ist reif, die Ernte in deinem Umfeld ist reif. Da gibt es Menschen, die warten drauf, du musst nur loslegen. Ich gebe dir gleich ein paar ganz praktische Tipps, wie du im Alltag loslegst. Aber manchmal haben wir eben Angst vor Menschen. Fürchte dich nicht. Mach's einfach. Manchmal ist gut, gar nicht drüber nachzudenken. Manchmal ist man überrascht. Ich weiß nicht, ob ich mal die Geschichte euch erzählt habe. Ich habe vor vielen Jahren so einen satanischen Musiker getroffen. Und ich sah nur die Werbung überall in der Stadt, der Typ komplett satanisch, der geht in L.A. in die Satanskirche und zu meiner Frau habe ich gesagt, du Süße, der Typ ist komplett dämonisiert, wir fahren dahin und ich werde ihm von Jesus erzählen, der ist voller Dämonen und wenn der mich anfängt zu verprügeln, renn weg und ich versuche dir hinterherzukommen. Wisst ihr, auf dem Weg hin, mir schlottern die Knie, es war wirklich unglaublich. Ich meine, der Typ ist total satanisch. Und dann kamen wir an, das war nicht so AC/DC, I'm gonna highway to hell. Ich meine, der Typ ist wirklich krass drauf. So, dann fuhren wir vor und dann kam eine Mega-Limo, fuhr vor, Jom, Tür auf und er kommt raus. Dann habe ich ihn gesehen. Ich sage, warte mal, der ist gar nicht groß. Hab mir gedacht, Mensch, der ist ja ziemlich klein. Der ist ja, ich habe mich selber ermutigt. Vielleicht musst du dich manchmal selber ermutigen. Ich sag, der ist ja so klein, erfüllt mit Dämonen. Ich bin so groß, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich habe mir selber in den Hintern getreten. Ich habe gesagt, Werner, jetzt geh. Vielleicht musst du dir mal selber in den Hintern treten. Und dann bin ich gegangen. Ich sag, er gibt Autogramme mit umgedrehten Kreuzen. Ich sag, wieso drehst du das Kreuz um? Ich wusste doch, woher der kommt. Wisst ihr, was das Ende war? Der hat mir erzählt, wie er so frustriert von der christlichen Gemeinde war, dass er sich von Gott abgewandt hat. Und der Typ wollte mit mir reden. Der war so offen. Ich hatte so eine Angst. Und der war so offen. Angst ist nur ein Gefühl zwischen deinen beiden Ohren. Ich meine, wenn du in Afrika irgendwo im Dschungel stehst und dann steht so ein Löwe vor dir, Angst ist berechtigt. Angst ist berechtigt. Aber du bist nicht in Afrika, hier ist kein Löwe. Ich meine, was kann denn bei uns passieren? Leute lachen uns aus. Sorry, Freunde. Wirklich viel kann uns hier nicht passieren. Also pfeift drauf. Da ist eine reife Ernte. Die Frage ist, wie holen wir sie ein? Jetzt ganz im Schnelldurchlauf. Normalerweise braucht das ein bisschen mehr Zeit, aber im Schnelldurchlauf, wie du in deinem Alltag die Ernte einholst, ist Nummer eins. Ganz einfach, habe eben gerade schon gesagt, bete jeden Tag, Heiliger Geist, leite mich. Bete jeden Tag ein kleines Gebet. Ein kleines Gebet, Heiliger Geist, mach das mal für ein paar Wochen, jeden Tag. Heiliger Geist, wenn du willst, kannst du auch für Bob beten. Für wen? Für Bob? Ist das irgendein Amerikaner? Bob ist, geht nur auf Englisch, das erste B bedeutet Burden. Eine Last für Verlorene. Aber Bob ist einfach zu merken. Eine Last für Verlorene. Bete doch mal, Heiliger Geist. Herr, gib mir eine Last für Menschen, die verloren sind. Eine echte Liebe. Dann das O bedeutet auf Deutsch geht es auch, eine offene Tür. Bete doch mal, Herr, gib mir heute eine offene Tür, dass ich jemand von dir erzählen kann. Das zweite B geht leider auch nur auf Englisch, heißt Boldness, Kühnheit. Was ist denn das auf Deutsch übersetzt? Last, Lock, macht nicht viel Sinn, ne? Last, offene Tür, Kühnheit. Bete doch für Bob, aber bete doch dafür, dass du eine Kühnheit hast, Menschen anzusprechen. Also zuerst eine Last für Verlorene, eine offene Tür und dann die Kühnheit, Menschen anzusprechen. Ganz konkret, bete das mal für die nächsten 3 Wochen und du wirst feststellen, da passiert was. Das ist das Erste. Wir starten mit Gebet. Und dann das Zweite ist, pray for it. Das Zweite ist, entdecke mal deinen Alltag. Vielleicht Hausaufgabe für nächste Woche, setz dich doch mal hin und guck dir deinen Alltag an. Und schreib mal auf, wo du überall bist. Also ich habe 4 Kategorien entdeckt in meinem normalen Leben, wo ich bin, wo ich Menschen von Jesus erzählen kann. Die hat Jesus schon lange vor mir entdeckt. Er hat nämlich gesagt, wir sollen Zeugnis sein in Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an die Enden der Welt. Jerusalem, das sind deine Engsten, das ist deine Familie, das sind deine engsten Freunde. Vielleicht gibt es diesen komischen Onkel oder wen auch immer in deiner Familie, den du von Jesus erzählen kannst. Forste doch mal durch. All deine engsten Vertrauten. Wenn du sagst, ich habe keine nicht christlichen Freunde mehr. Nee, ich habe überhaupt keine mehr. Gar keine, null. Aber ich kann ganz schnell Freunde machen. Ich bin bei uns um die Ecke, ist ein Markt und da war eine Schmuckverkäuferin, Marina. Die wurde nach einer Zeit meine Freundin. Freche Berlinerin, wirklich frech. Ach Werner, du schon wieder. Aber total süß dabei. Und dann habe ich auch mal für meine Frau Schmuck gekauft. Dann waren beide glücklich, sie und meine Frau auch. Und ich war manchmal jede Woche da. Hey Marina, Werner! Und dann habe ich ihr wieder ein christliches Buch mitgebracht, habe ihr von Jesus erzählt, habe sehr Rückenschmerzen, ich habe für sie gebetet. Freundschaftsevangelisation. Wenn du keine nicht-christlichen Freunde mehr hast, dann gewinn welche. Die Schmuckverkäuferin wurde eine. Die Kriminellen in Berlin wurden auch Freunde für mich. Ich habe Telefonnummer in meinem Handy. Darf die Polizei gar nicht wissen. Also, Jerusalem, die engsten Leute, Familie, Freunde und so weiter. Judäa, dein Arbeitsplatz, dein Umfeld, dort, wo du täglich bist. Schreib mal auf, wo du täglich bist. Du bist täglich an der gleichen Bushaltestelle. Du siehst täglich den gleichen Typen. Ob das vielleicht eine Idee sein könnte, den anzusprechen? Nicht nächsten, wenn du jetzt Montag an der Bushaltestelle wieder stehst, sagst, ja, schönen guten Tag, ich wollte Ihnen sagen, dass das Lamm Gottes... Nein. Sei normal. Also, Mensch, wir stehen schon so lange an der gleichen Bushaltestelle. Jetzt muss ich aber fragen, wer bist denn du? Sei doch ganz normal. Wer bist denn du? Ich bin der Klaus. Na, ich heiße jetzt Werner, aber stell dich vor und sag, Mensch, toll, wir stehen jeden Tag hier. Und noch nie hast du mit ihm gesprochen. Wisst ihr, durchforste deinen Alltag. Vielleicht fährst du nicht Bus, dann irgendwas findest du, wo du in deinem normalen Alltag bist. Schule, Uni, Arbeitsplatz. Krankenschwester, meine Herren, ihr habt ein Erntefeld, das ist der Wahnsinn. Ich habe in meiner Bibelschule im Krankenhaus gearbeitet. Ich habe so viel ältere Menschen kurz vorm Tod zu Jesus geführt. Du bist der letzte Evangelist, den sie hören. Die hören keinen Reinhard Bonnke mehr, die hören keinen Zephan, keinen irgendwen. Die hören nur noch dich. Und du bist ihre Chance. Gib alles. Da gibt es Menschen in deinem Umfeld. Und du bist die Antwort. Also, da bist du schon im Tal. Jetzt pack die Herrlichkeit aus. Und führ die Person zu Jesus. Dort im Tal, wo sie sind. Also, Jerusalem, Judäa, jetzt kommt Samarien. Samarien könnte sein, das war für mich ein unentdecktes Feld. Und das entdecke ich und das macht richtig Spaß. Aldi, Lidl, Penny. Restaurant, McDonald's, Burger King. Ich mag kein Sushi, aber es funktioniert auch in der Sushi-Bar. Ehrlich, das sind all die Orte, wo du in deinem Alltag bist, wo du normalerweise maximal grüßt, aber mit den Leuten keine Beziehung aufbaust. Wenn du zum gleichen Bäcker seit 5 Jahren gehst und mit dem noch nicht wirklich mal ernsthaft über Jesus gesprochen hast, ändere das gleich nächste Woche. Vielleicht sagst du, ich würde mich bei Ihnen mal entschuldigen, ich bin schon seit 5 Jahren hier. Ich habe Ihnen noch nicht von dem Wichtigsten aus meinem Leben erzählt. Was ist das denn? Ah. Durchforste deinen Alltag und du wirst feststellen, dass du Menschen hast in deinem Umfeld, wo du die Antwort bist. Wo du das Licht in ihrer Finsternis sein könntest. Und dann kommt Samarien. Dann kommt bis ans Ende der Welt. Heute war ich in meinem Ende der Welt. Freunde, ich habe mit Christopher Street Day nichts zu tun. Ich würde im Normalfall dort nicht hingehen. Das ist für mich Ende der Welt. Ende der Welt könnte aber auch sein, dass du sagst, Mensch, da ist ein Altersheim bei uns um die Ecke. Du musst ja nicht gleich mit Hardcore beginnen. Das haben bei uns Leute gemacht, die gehen ins Altersheim, jetzt jede Woche. Und dann freut die Omi sich, haben sie einen Kuchen gebacken und erzählen dem von Jesus. Und vielleicht manche Omi kommt deswegen in den Himmel, weil sie noch gehört hat, was Jesus für sie getan hat. Ich gehe, wenn ich in Berlin bin, einmal in der Woche an einem Ort, wo die Leute Crack rauchen, wo es Leute gibt, die sind so zerstört. Das ist krass. Aber vielleicht fängst du nicht mit einem krassen Ort an. Aber es gibt Orte, wo du hingehen kannst, um Menschen von Gottes Liebe zu erzählen. Also, du fängst mit Gebet an, dann pray for it, discover, du entdeckst dein Alltag. Und jetzt kommt der Schlüssel für erfolgreiche Evangelisation. Vielleicht kannst du es aufschreiben. Also ich habe auf einer Konferenz gesprochen, da hat jemand dort gesprochen darüber, über den Schlüssel für erfolgreiche Evangelisation. Hat 5 Buchstaben, funktioniert wiederum nur auf Englisch, die haben es auch irgendwie auf Deutsch übersetzt. Heißt bless, begin with prayer, listen, eat, serve, share. Also begin mit Gebet, hör zu, ess mit ihnen, diene ihnen und dann am Ende erklär das Evangelium. Wenn ich mit jedem, den ich jeden Tag evangelisieren würde, essen würde, würde ich heute aussehen wie ein afrikanischer Elefant. 2,4 Tonnen. Meine Herren, ich wäre dick. Ich würde durch die Tür gar nicht mehr durchpassen. Ich kann nicht mit jedem essen. Essen tue ich mit Leuten aus Kategorie 1. Jerusalem. Vielleicht auch noch Judäa. Aber Samarien. Dem Typ bei Lidl an der Kasse, da sage ich doch, willst du mir zum Essen kommen? Hä? Natürlich nicht. Wisst ihr, das ist ein Konzept, das funktioniert für einige wenige. Mein Konzept funktioniert bei jedem. Hat 4 Buchstaben. Do it. Mach's einfach. Mach's doch einfach. In der nächsten Woche entscheide dich, mach's doch einfach. So einfach geht's. Und so habe ich mir gesagt, vor 4,5 Jahren, mach's doch einfach, Werner. Erzähl jeden Tag jemand von Jesus. Jeden Tag. Freunde, ich bin komplett abhängig davon. Bin abhängig, kann gar nicht mehr anders. Ich gehe abends nicht schlafen, bevor ich jemand. Das ist nicht zwanghaft. Ich habe keine zwanghafte Abhängigkeit. Das ist eine Abhängigkeit, die richtig schön ist. Wenn du abhängig bist von TikTok, Netflix oder noch schlimmeren Sachen, davon kannst du dich trennen. Alkohol, wovon du auch immer abhängig bist. Meine, es gibt Abhängigkeiten, die sind ungesund. Menschen von Jesus zu erzählen, ist eine biblische Abhängigkeit. Wir tun seinen Willen. Vielleicht musst du es nicht so übertreiben wie ich. Ich mache alles, was ich mache, ich kann nur übertreiben. Es geht nicht anders. Das ist mir irgendwie genetisch so zugeteilt worden. Jesus sendet uns aus. Und da sagt er, bitte den Herrn der Ernte Arbeiter auszusenden. Das klingt nach so einem aussendenden Gottesdienst in der Gemeinde und wir senden unsere Missionare aus. Das gleiche Wort für aussenden ist Ekballo, ist wie Dämonen austreiben. Freunde, ich müsste euch hier raustreiben. Oh, würde ich das gerne machen. Oh. Noch lieber hätte ich das heute Nachmittag gemacht. Aber manchmal brauchen wir so einen kleinen Kick, oder? Ja. Mittlerweile läuft mein Motor, aber ich brauchte auch wieder so einen kleinen Kick. Deswegen ist zum Beispiel ein Tipp, sowas im Hauskreis zu machen, wo man sich gegenseitig ermutigt. Einmal die Woche kommt ihr zusammen, wenn ihr so Kreise habt, was ich mir vorstellen könnte, habt ihr. Und dann jede Woche, wenn ihr auch immer euch trefft, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, funktioniert auch Freitag oder Montag. Und dann mach doch mal die Reihe um. Wie war letzte Woche? Konntest du jemand von Jesus erzählen? Letzte Woche hat es sich nicht ergeben. Gut, wir beten, dass es diese Woche sich ergibt. Und dann senden wir uns gemeinsam aus. Stell dir mal vor, ihr integriert das in euer Hauskreissystem. Ermutige ich euch extremst zu. So, Also, wir beten dafür, wir entdecken, wie unser Alltag aussieht, dann machen wir es und dann am Ende, und ich liebe das, wir feiern es. Wir können es alleine feiern, ich feiere es. Ich habe heute aufgeschrieben, ich kann mir meine Liste zeigen, mit jedem, mit dem ich gesprochen habe, habe ich aufgeschrieben, steht alles bei mir drin. Ich habe gedacht, ich weiß nicht, ob der Herr alles aufschreibt, ich schreibe alles auf. Habe heute Morgen um 5:30 in Berlin am Flughafen schon jemand von dir erzählt, dann heute beim Christopher Street Day zuerst die Polizistin, dann irgend so ein Transvestit und so geht es hier weiter. Eine ganze Liste habe ich. Habe nicht jeden Tag eine Liste, aber ich schreibe auf. Warum? Weil ich habe zu Hause mein kleines Buch, da schreibe ich das auf und ich feiere das. Ich feiere Siegen und Niederlagen. Ich habe auch Niederlagen. Oder sagen, ich spinne und ich werde abgelehnt. Kommt, gehört alles dazu. Aber ich feiere, was Gott tut. Ich habe so viele tolle Geschichten über die Jahre angesammelt, dass ich das feiere und das inspiriert mich. Und vielleicht stehst du drauf, meine Frau, überhaupt nicht. Die könnte damit nichts anfangen. Ich weiß nicht, was du für ein Typ bist. Ihr könnt das auch in eurer, wie soll ich sagen, Zellgruppe machen. Und jede Woche eine kleine Feier. Was hat denn der Herr letzte Woche gemacht? Oh, ich habe für jemanden gebetet, der wurde geheilt. Hier hat sich bei mir jemand bekehrt. Und wir feiern es gemeinsam. Aber Leute, das hat eine Power. Meine Frau ab und zu im Gottesdienst sagte, wer hat letzte Woche jemand irgendwas erzählt, erlebt, evangelistisch erlebt? Und dann haben wir meistens eine lange Schlange. Deswegen begrenzt sie das ab und zu mal. Aber auch wir als Church feiern, was ganz normale, einfache Christen erleben. Wisst ihr, es ist eine Geschichte, wenn ihr meine Stories hört. Die bessere Geschichte ist, wenn ihr eure Stories erlebt. Mit meinen Stories, da sagst du, toll, da aus Mexiko, weit weg, Teufel Werner, du sollst ja deine Story erleben. Und wenn du deine Story hier erzählen kannst, wow, letzte Woche hast du auf deinem Arbeitsplatz jemand von Jesus erzählt, der hat sich bekehrt, vielleicht wurde er noch geheilt. Das ist deine Story und das wird gefeiert. So, letzter Punkt, dann beten wir. Jesus hat uns verheißen, er gibt uns die Kraft des Heiligen Geistes. Ganz klar, er gibt uns Vollmacht. Und wenn du denkst, das ist für Heilungsevangelisten, nein. Ja, auch. Natürlich auch. Aber wir als Christen müssen unterscheiden. Es gibt zwei Dinge. Wir haben eine generelle Berufung und eine generelle Ausstattung an Power. Und dann gibt es Leute, die haben eine besondere Gabe. Wir haben einen jungen Evangelisten bei uns. Den habe ich vor dem Jahr angestellt. Der Mann ist wirklich sensationell. Kennt wenige Typen wie den. Bin ich froh, dass der nicht in so einer Celebrity-Klitsche irgendwie gelandet ist, wo er als Star gefeiert wird. Wir helfen ihm, dass der geerdet bleibt. Aber der geht einfach mal im Flugzeug, er sagt, ich gehe mal kurz auf Toilette. Ich denke, nach 20 Minuten, wisst, hat der Durchfall? Dann kommt er wieder und sagt, du, ich habe mit meinem Stewardessen gesprochen, die eine geheilt, die andere hat sich bekehrt und der indische Typ total offen. So ist der. Der hat ein Wort der Erkenntnis, aber am laufenden Meter. So was habe ich noch nie gesehen. Wir stehen im Café, der Typ sagt, Sie haben Rückenschmerzen. Wo wissen Sie das? Hat mir Gott gerade gezeigt. Darf ich kurz beten, ist geheilt. Und das geht bei dem am laufenden Meter. So, wirklich, muss ich anschnallen. Junger Typ, unglaublich. Aber das hat nicht jeder von uns. Also bis ich mal ein Wort der Erkenntnis habe, oh, also das braucht bei mir, ich weiß nicht wie viele Jahre. Habe ich nicht. Ist bei mir irgendwie nicht platziert. Für Kranke kann ich beten, da bin ich sofort am Start. Aber er macht das aus der Hüfte geschossen. Das ist eine unglaubliche Begabung. Ja, wirklich, der hat eine Begabung, die ist einzigartig. Und du sagst, Mist, habe ich nicht. Aber wisst ihr, was wir alle haben? Vollmacht. Du hast Vollmacht. Spüre ich nicht, darum geht's gar nicht. Du hast die Vollmacht. Der Polizist, der auf der Straße steht und den Verkehr regeln soll, der hat Vollmacht, ob der es spürt oder nicht. Wenn der 40-Tonner ankommt und er hebt seinen Arm, der 40-Tonner hält an, weil er Vollmacht hat. Vielleicht spürt er es nicht, aber er hat die Vollmacht, die wurde ihm von unserem Land verliehen. Er ist Polizist, er hat die Power. Dir ist eine Vollmacht verliehen. Wir legen unsere Hände auf Kranke. Vollmacht, dir verliehen und es wird besser. Es wird besser. Es ist eine Vollmacht, die hast du. Apostelgeschichte 3. Petrus geht auf den Weg zu einer Gebetsveranstaltung. Du denkst ja immer, ja, da muss ich erstmal mich eine Stunde warm beten, bis ich irgendwie ein bisschen Glauben habe gegen Kopfschmerzen. Petrus war auf dem Weg zu einer Gebetsveranstaltung. Der war doch nicht warm gebetet. Die hätten noch nicht mal vielleicht einen Kaffee gehabt. Da war noch nichts los geistlich. Der hat sich da irgendwie durch Jerusalem geschleppt und ich weiß auch nicht wie. Und dann war der Krüppel da. Der wollte doch auf seine tolle Veranstaltung. Wie oft sind wir so in unseren Veranstaltungen und jetzt kommt so ein Behinderter da. Was soll ich mit dem Typen da? Ich will doch in den Erweckungsgottesdienst. Und dann sieht er den Typen da. Was wollte der Typ? Geld. Der hat nicht damit gerechnet, dass er geheilt wird. Und jetzt kommt die Power. Also Petrus war noch nicht warm gebetet. Der war noch nicht on fire. Und sagt Folgendes. Gold und Silber habe ich nicht. Oh, da sitzt du am gleichen Boot, mein lieber Petrus. Aber was ich habe, gebe ich dir. Ich möchte dir sagen, du hast etwas. Ob du warm gebetest bist oder nicht, ob du dich geistlich wie Superman fühlst oder nicht, um all das geht es nicht. Wir, die wir an Jesus gaben, haben Vollmacht und Autorität. Wir haben sie. Wir haben sie. Und wir haben sie. Ist einfach so. Aber die Geschichte ganz kurz auf der Straße erzählt, so in ganz Kurzform. Ich war letztes Jahr in Kairo und ich wollte unbedingt einer Familie aus Gaza dienen. Unbedingt. Und dann ging es nicht. Es war absolut unmöglich. Aufgrund der ganzen Situation ganz, ganz unmöglich. Und das Wort unmöglich, das spricht mich immer an. Oh, ich war so sauer. Und dann sage ich, hey, das kann nicht wahr sein. Ich meine, Kairo, Stadt mit, ich weiß nicht, 10, 15 Millionen, ist eine riesige Stadt. Wie soll ich denn hier, gibt es ein paar Gestrandete aus Gaza, wie soll ich denn hier jetzt jemand aus Gaza finden? Das ist komplett unmöglich. Also habe ich mit dem gesprochen, für den alles möglich ist. Habe gesagt, Herr, schick mir doch einen Uber-Fahrer, der jemand kennt. Dachte ich mir, wäre das doch völlig absurd. Ich meine, hier wohnen, weiß ich, 15 Millionen. Der Uber-Fahrer, der... Das Uber kommt, ich steige ein, ich erzähle ihm mein Problem. Er sagt, ich kenne jemanden aus Gaza. Ich sage, ich saß hinten, ich stand fast auf der Rückbank. Also das ist der Wahnsinn. Er erzählte mir die Geschichte. Er sagt, die Geschichte ist eine absolute Wundergeschichte. Die Frau kam vorm Krieg nach Kairo, hatte Schwerkrebs, eine junge Mutter, 4 Kinder. Und wenn nichts passiert, wird die junge Mutter demnächst sterben. Dann kamen die Kinder wie durch ein Wunder sind sie dem Krieg entkommen. Die saßen in einem Auto, da ist eine Bombe eingeschlagen. Die Kinder, kleine Kinder sind geflüchtet. Also der erzählt mir die Geschichte. Er sagt, es ist eine unglaubliche Wundergeschichte. Und dann sage ich, sag mal, kannst du mich da hinbringen? Ich weiß nicht, wo die wohnt. Kennst du jemand? Ja, natürlich kenne ich jemand. Ruf mal an. Er ruft die Person an und die Frau am Telefon sagt, ich kann euch die Adresse auf gar keinen Fall geben. Also das ist komplett unmöglich. Ich habe gedacht, Mensch, jetzt haben wir schon mal das Erste unmöglich überwunden. Jetzt geht die Ampel schon wieder auf Rot. Das darf doch nicht wahr sein. Ich sag, ach Mensch, Herr, was soll ich sagen? Er gibt mir das Telefon, vielleicht habe ich da auch eine Gabe. Auf jeden Fall hatten wir die Adresse nach 2 Minuten. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber der hat die Tür geöffnet. Die Frau hat uns die Adresse gegeben. Er sagt uns, das ist ja der Wahnsinn, Kairo ist eine riesige Stadt. Wir stehen ja fast bei der vor der Tür. Das war noch zweimal um die Ecke und wir waren schon da. Wir kommen hoch, ich sah die Frau. Also bisher, Wunder, Wunder. Ich meine, ich will nicht sagen, dass mein normaler Alltag ist. Das ist schon echt ein Highlight. Und dann komme ich rein, ich sah die Frau mit ihrer Familie. Moslems, wir lieben doch Moslems. Wir lieben sie doch. Die sollen doch zum Herrn kommen. Die glauben ja sowieso schon einiges, denen fehlt nur noch der Rest. Nämlich, dass Jesus nicht nur ein Prophet ist, sondern er ist Gottes Sohn. Dass er tatsächlich für uns gestorben ist und dass er wiederkommt, glauben sie ja schon. Dann habe ich mit der kurz gesprochen und irgendwie mit der etwas gebrochenen Übersetzung. Am Ende bete ich für sie und ganz ehrlich, das war jetzt nicht, ich war schon ein bisschen aufgehypt durch die Geschichte, aber das war jetzt nicht, dass ich das Gefühl hatte, so, jetzt kommt die ganze geistliche Power aus mir raus und du. Sondern ich fühlte mich, wie Werner sich fühlt. Ich spüre keine Salbung. Ich bin nicht so eine Salbungsspürnase. Ich habe da keinen, weiß ich nicht, ich spüre mal nichts. Manche, ich spüre es. Ich gar nicht. Aber mir ist egal, ob ich das spüre oder nicht. Ich habe dir ganz einfach nur, weil ich das glaube, Markus 16, meine Hände irgendwie so, wie man das bei Frauen eben macht, auf die Schulter gelegt oder wie auch immer. Ganz smart berührt, angetippt. und auch Moslems, nur ganz, ganz vorsichtig. Bin da sehr sensibel. Aber ich habe dann trotzdem gebetet. In Jesu Namen sei geheilt. Und bin ich weggegangen. Dann habe ich das unseren Freunden erzählt aus der Church. Die waren alle völlig begeistert. Kein Geld gehabt für die OP. Wir haben das ganze Geld sofort gesammelt und haben das Geld überwiesen und die erstmal gesegnet als Familie. Nach 4 Wochen kriege ich die Nachricht von ihr persönlich. Die haben sie im Krankenhaus 3-mal auf den Kopf gestellt und die finden den Krebs nicht mehr. Freunde. Da ist Power, wenn wir beten. Weil in seinem Namen ist die Kraft. Es ist nicht die salbungsvolle Art, wie du betest. Die Power ist in dem Namen Jesus, der über alle Namen ist. Der Name Jesus ist über Krebs, über HIV, über allem, über jeder Krankheit. Eines Tages wird sich jedes Knie beugen. Aber schon hier auf Erden wird sich viel beugen, indem wir nämlich beten, dass Dinge passieren. Und Gott hat dir die Kraft gegeben. Jetzt kommt die Herausforderung. Wende sie an. Wende sie an. Freunde haben mir erzählt, wie sie in einem Zug waren, irgendwie in Russland, und treffen einen Satanisten und erzählen dem, dass sie Christen sind. Da sagt der Satanist: Wisst ihr, Leute, ich verstehe euch nicht. Eure Power ist viel größer. Er macht nichts draus. Die waren richtig geschockt. Ich möchte dich ermutigen, mach was draus. Petrus sagt: Gold und Silber habe ich nicht. Was ich habe, gebe ich dir. Der Typ saß immer noch da. Ja, was hast du? Ja, und jetzt? Was sagt Petrus? Jetzt kommt der Glaube. Richtet ihn auf. Ich werde da sehr sensibel. Bei Leuten im Rollstuhl, ich reiß die nicht raus und zerr die rum und dann, sondern es ist schon Glaube und trotzdem bin ich sensibel. Wir haben es mit Kranken zu tun. Aber ich habe es manchmal erlebt. Ich weiß noch, wie wir irgendwo einen Mann, der 10 Jahre nicht laufen konnte, das war ein Klappergestell, der konnte nicht laufen. Ich sag: Du, komm. Und dann habe ich den genommen und das klapperte am Anfang. Eieieiei. Aber was soll ich sagen? Ich bin mit denen gelaufen und gelaufen. Während wir laufen, beten wir. Und während wir beten, merke ich: Mensch, das klappert nicht mehr so doll. Und am Ende war der geheilt. Ja, es klapperte ein bisschen bis zur Heilung. Na, mach doch nichts. Ja, wisst ihr, geh im Glauben, dass Gott dich gebraucht. So, Freunde, und jetzt beten wir. Ich glaube, ich habe lange genug gemacht. Jetzt beten wir. Ach so, pass mal auf, hier, ich sollte noch was ansagen. Fällt mir völlig ein. Also du hast mir irgendwas gegeben, ich soll das jetzt ansagen, oder? Ich sage es ganz schnell an. Also wir haben ein paar Bücher geschrieben, bevor wir beten, sonst vergesse ich es. Und zwar das hier, How to Go. Hier lernst du, mit Menschen über Gott zu reden. Und das ist aus meiner Sicht das einzige Buch neben der Bibel mit Garantie. Du kriegst die Garantie von mir schriftlich. Wenn du das Buch nimmst, liest und es umsetzt, wirst du Menschen zu Jesus führen. Wenn du nach, sagen wir mal, ein paar Monaten kommst und sagst: Werner, es hat nicht funktioniert, und du kannst mir wirklich beweisen, dass du alles gemacht hast und alles probiert hast und immer noch nichts passiert ist, Christus gilt wieder. Ist so. Eine Garantie eingebaut. Weil wenn wir das machen, lernen und anwenden, werden wir Menschen zu Jesus führen. Ist einfach so. Und dann haben wir, früher hießen die Dinger Traktate. Das waren Teile, die würde ich heute alle in den Müllcontainer stecken. Da steht drauf: Du kommst in die brennende Hölle, wartet auf dich. Habe ich alles gesehen. Tonnenweise so eine, ich habe eine Sammlung von solchen Traktaten bei mir in meinem Büro. Die Hölle wartet auf dich. Wir haben gedacht: Mensch, das sollten wir doch ein bisschen besser, das können wir noch anders machen. Also da haben wir hier zum Beispiel die ultimative Hoffnung oder hier die Real Life Guys, die kennen so viele, den Nick Vujicic. Also wir haben so viele tolle Dinge, die man, das ist ja nicht irgend so ein Schmierzettel, sondern das sind wirklich Geschenke. Und ich verteile jeden Tag, ich hab überall hier, könnt ihr sehen, da vorne liegen meinen Rest noch, habe schon Haufen Zeug verteilt. Ich habe ständig Sachen bei mir. Also das alles wartet auf ich, draußen irgendwo, ne? Ja. Also kriegt ihr alles. Josef Müller, also wir haben ein Programm für euch. Ihr Lieben, die braucht ihr ab jetzt. Jede Woche. Kauft gleich mal einen ganzen Stapel und wenn der nicht reicht. Aber das Entscheidende ist, wir haben mehr als Traktate. Wir haben Kraft, wir haben das Evangelium, das die Power hat, uns zu verändern. So, und jetzt haben wir Folgendes gehört. Nummer 1, Jesus war aktiv. Werde aktiv. Jede Woche. Oder mach eine kleine Liste, schreib 5 Namen und fang an, für 5 Menschen zu beten. Sag, in diesem Monat werde ich 5 Menschen erreichen. Was auch immer du machst, mach einen Schritt. Wenn du bisher gar nichts gemacht hast, mach einen kleinen Schritt. Wenn du einen kleinen Schritt gemacht hast, mach mehr. Ich habe angefangen mit einer Person in der Woche. Jetzt bin ich bei 3 am Tag. Jeden Tag. Manchmal sind es nur 2 am nächsten Tag. Heute, glaube ich, bin ich bei, mal durchrechnen. Ganze Reihe. Mach einen kleinen Schritt mehr. Aber mach etwas. Das Zweite ist, Jesus ist voller Mitgefühl, voller Liebe. Für mich war es herzzerreißend, mit diesen Typen, umzingelt von den ganzen Hunden, heute zu sprechen. Jesus ist voller Barmherzigkeit. Wenn dein Barmherzigkeitslevel hier ist, ist dein Angstlevel hier. Das kann ich dir versprechen. Weil die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Das Dritte ist ganz klar, die Ernte ist reif. Was siehst du? In deinem Umfeld gibt es eine Ernte. Und das Letzte ist, Jesus hat uns Power gegeben. Power gegeben. Kraft und Vollmacht. Petrus, Gold und Silber habe ich nicht. Aber was ich habe, gebe ich dir. Mein Lieber, du hast etwas. Gib's weiter. Komm, lass uns aufstehen. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, Herr, dass wir hier heute Abend deine Gegenwart so genießen konnten, so erleben können, dass wir wirklich wie auf dem Berg der Verklärung hier fast sind. Aber Herr, du sendest uns nächste Woche ins Tal. Voller Liebe, voller Kraft. Du willst, dass wir dort, wo wir sind, in unseren kleinen Tälern, in der Arbeit, in der Uni, wo immer wir sind, dass wir deine Herrlichkeit reinbringen. Und Herr, das bete ich. Und vielleicht triffst du heute Abend eine Entscheidung, sagst, Herr, gebrauch mich in den Tälern, wo ich bin, in meinem familiären Umfeld, in der Nachbarschaft, in der Schule. Und ich segne dich damit, dort, wo du bist, Licht reinzubringen, das Evangelium zu verbreiten. Ich segne dich damit, dass wenn du mit Menschen sprichst, dass Menschen zum Glauben kommen. Triff doch heute eine Entscheidung, sag, Herr, gebrauch mich. Sag's ihnen in deinen Worten, wenn du heute entscheidest, wir stehen in seiner Gegenwart, eine ernsthafte Entscheidung. Bitte doch, sag, Herr, gib mir eine Person im Monat, eine Person in der Woche. Es liegt völlig an dir, aber ich sag dir eins, diese Entscheidung kann dein Leben verändern. Ich segne dich damit, die Ernte ist reif. Dass du erlebst, wie Gott dich gebraucht, wie du ein Held in deinem Alltag wirst. Wie du erlebst, wie du außergewöhnliche Dinge in deinem Alltag erlebst. Menschen kommen zum Glauben, Menschen werden geheilt. Ich segne dich damit, mit der vollkommenen Autorität und Power Gottes in deinen Alltag hineinzugehen und Menschen für Jesus zu gewinnen. Gott, wir stehen in deiner Gegenwart, in deiner Herrlichkeit. Wir sind ja wie auf dem Berg. Aber Gott, gebrauch uns im Tal. Gott, da gibt's die zerbrochenen Menschen. Da gibt's die Menschen, die vielleicht ihren Glauben aufgegeben haben, weil die Mutter gestorben ist. Weil sie enttäuscht wurden, warum auch immer. Menschen, die haben so viel Negatives erlebt. Aber Gott, du schickst uns hin als deine Zeugen. Deine Botschafter, um dein Licht hineinzubringen. Und Gott, ich bete, Herr, dass wir schon nächste Woche erleben, wie wir im Tal deine Herrlichkeit erleben. Ich setze das frei, dass du in der nächsten Woche, egal wo du bist, in deinem Tal Gottes Herrlichkeit erlebst. Ich bete, dass dort, wo du bist, deinem Arbeitsplatz, Schule, Uni, vielleicht als Krankenschwester im Krankenhaus, wie du die Omi noch kurz bevor sie stirbt in den Himmel mitnimmst. Ich bete für dort, wo du bist, dass das Barmherzigkeitslevel ganz oben ist und du die Angst vollkommen vergisst und du Menschen einfach von Jesus erzählst, was wir heute Morgen hier gebetet haben, bete ich für deinen Alltag, dass Ströme lebendigen Wassers aus dir herausfließen, dass du gar nicht mehr anders kannst, als von Jesus zu reden. Das setzt sich frei über deinem Leben, dass diese Ströme gar nicht mehr aufhören, sondern dass du, so wie ich, schon vollkommen abhängig wirst. In Jesu Namen. Oh Gott, das wollen wir. Wenn die paar Jünger Jerusalem auf den Kopf stellen können, schaffen wir das auch. in der Power deines Heiligen Geistes. Und deswegen bete ich, Herr, erfülle uns mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Herr, das empfangen wir heute Abend. Deine Kühnheit, das setze ich frei über deinem Leben. Deine Power, deine Kühnheit. Wir sind erfüllt mit deiner Kühnheit, mit deiner Liebe. Herr, das empfangen wir heute Abend in Jesu Namen. Das setzen wir frei. In der Autorität Jesu, empfang es heute Abend. Diese Kraft, die dich drängt, die Liebe Christi drängt mich. Ich setze das frei, dass die nicht ein schlechtes Gewissen dich drängt, sondern die Liebe Christi drängt dich. Sein Mitgefühl, seine Barmherzigkeit, seine Power ist da. Herr, und dein Wort, dein Evangelium ist die Power. Nicht unsere Überredungskünste. Gott, wir wollen sehen, wie Menschen ernsthaft gerettet werden. Nicht, weil wir toll gesprochen haben, weil wir ein guter Rhetoriker sind, sondern weil das Evangelium die Kraft Gottes ist. Wir setzen nicht auf unsere Rhetorik und dass wir gut reden, sondern wir setzen auf deinen Geist, der uns die Worte gibt, das Evangelium so zu präsentieren, dass Menschen sagen, das will ich. In Jesu Namen. Ist jemand hier heute Abend, ganz konkret, der krank ist, vielleicht auch Krankheit, wo der Arzt aufgegeben hat? Heb mal deinen Arm. Wer ist hier und du hast heute Abend Schmerzen, bist krank, heb mal deinen Arm. Und lass ihn oben. Jeder, der krank ist, du hebst jetzt, sind ja wenige. Ihr betet oft für Kranke, ne? So, ja, erstaunlich, also. Woanders wäre jetzt drei Viertel der Gemeinde und in Rumänien alle, aber... Okay, lass den Arm um. Jetzt dreh dich mal ganz schnell um. Dreh dich zu deinem Nachbarn um. Also lass die Hand um. Dreh dich mal ganz schnell um. Da hat sich jemand gemeldet. Dahin. Heb deine Hand hoch. Komm. Wenn du krank bist, jetzt streck deine... Guck mal da. Ich weiß nicht. Dort hinten. Dreh dich um und fangt an, für die Menschen, die krank sind, jetzt zu beten. Guck mal da. Meldet sich jemand. Und keiner steht da. Komm, leg sofort die Hände auf. Und jetzt... Gebraucht der Herr nicht irgendeinen Heilungsevangelisten, sondern dich. Du bist jetzt der Heilungsevangelist. Das ist jemand, der krank ist und wir legen jetzt die Hände auf. Und wir beten in der Autorität Jesu, dass Krankheit jetzt weicht. Jeder Schmerz jetzt geht. Herr, du bist der Gott, bei dem alles möglich ist. So wie wir vorhin in deiner Herrlichkeit standen, so stehen wir jetzt in deiner Herrlichkeit, in deiner Gegenwart. In deiner Gegenwart gibt es das Wort unmöglich nicht. Und deswegen brechen wir die Macht der Krankheit jetzt über deinem Leben. Wir setzen dich frei von jeglichem Schmerz, von jeglicher Krankheit. Und wir empfangen Heilung jetzt in deiner Gegenwart. Gott, in deiner Gegenwart ist alles möglich. Komm mit deinem Geist jetzt in Jesu Namen. Rühr jeden einzelnen Kranken an. Empfange jetzt Heilung in Jesu Namen. In deiner Gegenwart ist alles möglich. Wir empfangen es. Jeglicher Schmerz geht. Herzschmerzen weichen. Probleme mit deinen Füßen. Was auch immer dein Problem ist, in deinen Knien. Das weicht jetzt. Spreche Heilung hinein in deinen Körper. Er sandte sein Wort und er heilte sie. Deine Wunden sind wir geheilt. Das spreche aus über deinem Leben. Empfange es in Jesu Namen. Amen. Was ist bei euch los? Die Schwellung ist zurückgegangen. Was war gerade bei dir? Also ich hatte eine Sehnscheinentzündung schon ein bisschen länger und es tat immer weh im Handgelenk und das Handgelenk war geschwollen, also noch mehr geschwollen als da und das ist weniger geworden. Und was mit den Schmerzen? Ich glaube, die sind weg. Sind weg. Probier mal, ist gut. Amen. Halleluja! Komm her, lasst euch Jesus mal einen ganz kräftigen Applaus geben. Halleluja, Amen, wow, preist den Herrn. Und ihr Lieben, genau da machen wir morgen früh weiter. Genau da machen wir weiter. Und du hast noch genau 12,5 Stunden Zeit, um alle deine Freunde, Bekannte und Verwandte für morgen früh einzuladen zum Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Ja, das ist speziell auch für alle die, die Jesus noch nicht kennen. Weißt du, Heilung, Wunder sind die Werbeglocke Gottes. Also sag ihnen, hey, gerade jetzt schon heute Abend haben wir eine Heilung hier gehabt. Heute auf der Straße hatten wir mehrere Heilungen. Einer, der mit dem Stock unterwegs war, konnte nachher ohne Stock laufen und so weiter. Erzähl einfach, was Gott tut. Sag, hey, hier passieren Wunder, hier passiert Heilung. Wir hatten die letzten 3 Wochen hatten wir 2 Personen, für die wir gebetet haben, die unheilbare Bluterkrankheit hatten. Und sie sind beide geheilt worden, komplett geheilt, medizinisch bestätigt. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Wir haben die letzten Wochen, ich habe ein paar Dinge erzählt, heute auf der Straße auch, kreative Wunder, X-Beine, was weiß ich, Metall im Körper, dadurch Bewegungseinschränkung, Blattfüße. Eine Frau, die hatte Metall in die Brust einoperiert, weil sie da hatte eine Geburtsdeformation und dadurch konnte sie ihre Arme nicht mehr heben, konnte nicht mehr richtig durchatmen und so weiter. Gott hat sie komplett freigesetzt. Danach hat sie zum ersten Mal seit Jahren wieder gejoggt. Das war jetzt in Coburg gewesen vor ein paar Wochen. Preist den Herrn. Also Gott tut mächtige, mächtige, mächtige Wunder. Amen. Läutet diese Werbeglocke. Amen. Und bring sie alle mit. Morgen früh 10 Uhr ist Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Ruf noch schnell an. Vielleicht ist es heute Abend noch deine Person, der du noch kurz erzählen musst, deine Nachbarin oder wie auch immer. Oder morgen früh, Halleluja, wenn sie schon aufgestanden sind, dann, dann bring sie mit, schlepp sie mit. Ja, das ist die Gelegenheit wirklich, dass wir konkret sehen, dass Menschen zu Jesus kommen und dass sie auch in die Gemeinde integriert werden, weil das ist auch wichtig, dass sie weitergehen, dass sie weiter Schritte gehen, dass sie zu Jüngern werden und so weiter. Also nutzt die Gelegenheit. Halleluja. Jetzt bist du neu aufgefeiert. Ja? Fired up, sagt man so schön im Englischen. Kann man schlecht übersetzen. Ja? Aber preis den Herrn, das ist immer so, wenn der Werner kommt, dann bist du danach, dann ist einfach, das ist einfach automatisch. Ja? Das geht einfach über. Weißt du, die Sache ist immer die, was du selber praktizierst und worin du selber lebst, das kannst du freisetzen in anderen. Und der Werner lebt das, was er predigt, ganz offensichtlich. Ja? Du kannst es ja jeden Tag miterleben, wenn du mit ihm unterwegs bist. Also, und das springt über. Amen. Also, geh da drin, sag, danke Vater, ich hab's empfangen, ich glaube es, ich ergreife es, ich gehe damit. Wie auch immer, bei dir vielleicht einmal im Monat, einmal in 2 Wochen, einmal in einer Woche, wie auch immer, einmal jeden Tag, keine Ahnung, was für Gelegenheiten du hast, aber du hast es gehört, Judäa, Samaria, bis an die, nein, Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an die Enden der Erde. Amen. Diese 4 Kategorien, ich habe es mir notiert, ich werde mir das auch mal durchgucken. Was ist mein Jerusalem, was ist mein Judäa, was ist mein Samaria, was sind meine Enden der Erde? Preist den Herrn. Halleluja. Morgen, ich weiß nicht, was das morgen ist, du kannst überall schauen, wo du bringst die Leute einfach von überall her. Ja, Jesus hat gesagt, wenn die aus Jerusalem nicht kommen, hat er gesagt, dann geht an die Hecken und Zäune. Das sind wahrscheinlich die Enden der Erde. Nötigt sie hereinzukommen. Sag, hey, jawohl, rein damit. Weißt du, vielleicht sind die Leute, die direkt in deiner Nachbarschaft sind, nicht offen, aber vielleicht hast du irgendwo einen getroffen, wo du weißt, der ist krank oder so, dann ruf ihn an, bring ihn morgen früh mit. Amen. Halleluja. Und jetzt wollen wir nochmal hineinsäen, einfach auch in diesen wunderbaren Dienst der Evangelisation, in diese Ernte hineinsäen. Wir wollen wirklich im Glauben säen. Weißt du, im Glauben wollen wir, im Schwäbischen ist es ja das gleiche Wort, säen und säen. Das ist das gleiche Wort. Aber wir wollen im Glauben hineinsäen in das, was wir sehen. Ja, im Schwäbischen klingt das gleich, aber auf Hochdeutsch ist ein Unterschied. Du säst in das, was du siehst. Und im Glauben sehen wir die Ernte und deswegen säen wir in die Ernte. Amen. Im Glauben siehst du und im Glauben säst du. Also, frag den Heiligen Geist heute Abend, was siehst du? Weißt du, vielleicht siehst du deine Familie, vielleicht siehst du deine Arbeitskollegen, vielleicht siehst du die Enden der Erde, vielleicht siehst du bestimmte Nationen, die erreicht werden. Ja? Dieser Dienst erreicht die ganzen Nationen, du hast gehört, 6 Kontinente in 5 Wochen. Das heißt, du siehst die Nationen, die erreicht werden mit dem Evangelium. Und jetzt fragst du den Heiligen Geist und sagst, hey, in das, was ich sehe, was darf ich hineinsäen? Amen. Und der Heilige Geist wird dir eine klare Antwort geben, weil Gott ist ein redender Gott. Und das Erste, was du wahrnimmst, weil es so einfach ist, das Hören der Stimme Gottes. Das Erste, was du wahrnimmst, du sagst einfach, Heiliger Geist, was soll ich säen? Ah, ich habe den Betrag schon. Okay. Ich hoffe, du hast den gleichen. Weißt den Herrn. Das Erste, was kommt, das ist es, was Gott dir sagt. Das Zweite sind Gedanken. Oh ja, stelle ich in Frage. Nein, so viel habe ich noch nie gegeben oder wie auch immer. Das habe ich nicht dabei oder was. Ja, lass dich nicht austricksen vom Feind. Wenn du nicht dabei hast, was er dir zeigt, du hast eine Verpflichtungserklärung unter deinem Stuhl. Du kannst die eine Hälfte reintun in den Eimer als Zeichen, dass du gegeben hast. Die andere Hälfte nimmst mit nach Hause, überweist einfach in den nächsten Tagen und dann hast du genauso gegeben. Also du kannst es tun, was er dir zeigt. Ja? Sei gehorsam, folge der Stimme Gottes und du wirst gesegnet sein.